Alles da? Schön. Also dann sofort den Prozess. Je schneller sie verurteilt und verbrannt wird, desto besser ist es. Für alle. Aber Graf von Warwick, es soll doch die ganze Geschichte gespielt werden. Don Remy, die Stimmen, Vaucouleur, Chinon, die Weihe. Maskeraden, Bischof Couchon. Die schöne strahlende Rüstung, die Standarte, die zarte und tapfere Kriegsjungfrau. Das sind Geschichten für die Kinder. In diesem Stil wird man ihr später einmal Statuen errichten für die Notwendigkeiten einer neuen Politik. Es ist gar nicht ausgeschlossen, dass wir ihr selbst in London ein Denkmal aufstellen. Aber für den Augenblick habe ich, Beauchamp, Graf von Warwick, meine kleine schmutzige Hexe auf dem Strohlager im Gefängnis von Rouen liegen. Ich halte ihn fest, diesen kleinen Dickkopf, der sich gegen den Lauf der Welt stemmen will. Diese kleine böse Pest. Ich habe sie teuer genug eingekauft. Aber jetzt habe ich sie, meine kleine Jungfrau. Für das bisschen Mensch war es ein schandbarer Preis. Aber jetzt habe ich sie und ich verurteile und verbrenne sie. Aber nicht sofort. Sie muss vorher noch ihr ganzes Leben spielen. Ihr kurzes Leben einer unerträglich hell strahlenden Flamme, die sobald erlöscht. Es dauert nicht lange, mein Herr. Schön, wenn ihr darauf besteht, denn Engländer kann immer warten. Aber ihr werdet uns doch hoffentlich nicht mit ihren ganzen Schlachten langweilen. Orléans, Pathé, Beaugency, das wäre mir äußerst unangenehm. Keine Sorge, mein Herr. Dafür sind wir hier zu wenige. Gut. Jeanne, du kannst anfangen. Darf ich anfangen, wo ich will? Ja. Dann ganz am Anfang. Der Anfang ist immer das Schönste. Im Haus meines Vaters, wie ich noch ganz klein bin. Auf dem Felde, wo ich die Schafe hüte und zum ersten Mal die Stimmen höre. Es ist nach dem Abendläuten. Ich bin noch ganz klein und trage noch Zöpfe. Ich denke an nichts. Ich denke höchstens, dass der blaue Himmel überm Hügel so weich und zart geworden ist, dass man es kaum noch aushält. Ich denke an Gott, der so gut ist und der mich rein und glücklich bei meinen Eltern und Brüdern in diesem kleinen Flecken bei Domremy leben lässt, den der Krieg noch verschont hat, während überall im Lande die Soldatenbanden rauben, brennen und vergewaltigen. Ich denke an meinen großen Hund, der seine Schnauze an meinem Rock wetzt und der stark und gut ist. Alles um mich ist stark und gut und beschützt mich. Wie einfach es doch ist, ein kleines glückliches Mädchen zu sein. Und da plötzlich ist es mir, als berühre jemand hinter mir meine Schulter. Und doch weiß ich, dass mich niemand berührt hat. Ich drehe mich herum. Da steht ein großer, blendender Lichtschein hinter mir und eine Stimme spricht. Die Stimme war ernst und sanft, ich kannte sie nicht. An diesem Tage sagte sie zu mir, Jeanne, sei gut und brav und geh oft zur Kirche. Ich war immer gut und brav und ging oft zur Kirche, deshalb verstand ich die Stimme nicht. Ich bekam große Angst und lief davon. Das war das erste Mal. Ich sagte kein Wort, als ich zu Hause ankam. Ja. Und ein wenig später kehrte ich mit meinem Bruder zur Herde zurück, die ich allein gelassen hatte. Die Sonne war untergegangen und es war schon ganz dunkel. Bald darauf geschah es zum zweiten Mal. Das war beim Angelusläuten zu Mittag. Wieder stand ein Licht hinter mir in der Sonne. Aber es war viel stärker als die Sonne. Und diesmal sah ich ihn. Wen? Einen jungen Mann in einem schönen, frisch gebügelten Kleid. Und mit zwei schneeweißen Flügeln. An diesem Tage sagte er mir noch nicht seinen Namen. Später aber erfuhr ich, dass es der heilige Herr Erzengel Michael war. Ist es wirklich unbedingt notwendig, Herr Bischof, dass Sie uns nochmals diese albernen Märchen aufsagt? Es ist notwendig, mein Herr. Und der heilige Michael sagte, Jeanne, komme dem König von Frankreich zu Hilfe und gib ihm sein Königreich zurück. Aber Herr, ich bin nur ein armes Mädchen, ich kann nicht reiten und doch keine Soldaten anführen. Geh zu Herrn von Baudricourt, dem Platzhauptmann von Vaucouleurs. Er gibt dir Männerkleider und führt dich zum Dauphin. Die heilige Katharina und die heilige Margareta werden dir beistehen. Mitleid. Hab Mitleid, Herr. Ich bin ein kleines Mädchen, ich bin glücklich. Ich muss mich um nichts kümmern als um meine Schafe und meinen Hund, der groß und stark ist und mir hilft. Erbarmt euch, Herr. Ein ganzes Königreich ist zu viel für mich. Vergesst nicht, ich bin klein, unwissend und schwach. Frankreich ist zu schwer für mich. Der König hat große Hauptmänner um sich, die stark sind und die in sowas Übung haben. Die lässt man auch in Ruhe schlafen, wenn sie einmal eine Schlacht verloren haben. Die sagen einfach, es sei nicht genug Kanonen da gewesen, man habe sie nicht richtig unterstützt. Der Wind oder der Schnee seien gegen sie gewesen. Und dann streichen sie in ihrer Liste alle die toten Männer aus. Aber ich müsste die ganze Zeit daran denken, wenn ich jemand sterben ließe. Habt Erbarmen, Herr. Aber was? Keine Spur von Mitleid. Er war längst fort und ich hatte Frankreich am Hals. Und dazu noch die Arbeit auf unserem Hof und meinen Vater, der keinen Spaß verstand. Wo steckt die denn nur wieder? Sie ist auf dem Feld. Ja, ich war auch auf dem Feld und bin nach Haus gekommen. Es ist 6 Uhr, wo sie sich nur rumtreibt. Jeanne, die sitzt unterm Feenbaum und träumt. Ich hab sie gesehen, als ich den Stier heimtrieb. Was macht sie unter dem Feenbaum? Ja, frag sie selbst. Sie schaut starr vor sich hin und träumt. Sie träumt, als erwarte sie irgendwas. Das ist nicht das erste Mal, dass ich sie so gesehen habe. Warum hast du mir das nicht gesagt, du Esel? Glaubst du in deinem Alter noch an träumende Mädchen? Sie erwartet nicht irgendwas, sondern irgendwen. Sie hat einen Liebhaber, deine Schwester. Gib mir meinen Stock. Ich hole sie nach Hause. Und wenn sie einen Kerl bei sich hat, dann schlag ich sie tot, alle beide. Ja, es war jemand bei mir. Aber mein Geliebter hatte 2 große Flügel und ein schönes, frisch gebügeltes Kleid. Und mit seiner ernsten Stimme wiederholte er: Jeanne, was zögerst du? Schweres Leid liegt über Frankreich. Ich hab Angst, Herr. Ich bin nur ein armes Mädchen. Ihr habt euch getäuscht. Kann Gott sich täuschen, Jeanne? Darauf konnte ich doch nicht mit Ja antworten. Du hättest dich bekreuzigen sollen. Das tat ich. Und der Erzengel tat es auch und sah mir dabei tief in die Augen. Du hättest ihn anschreien sollen. Vade retro Satanas. Ich kann nicht Lateinisch, Herr. Stell dich nicht so dumm. Der Teufel versteht sehr gut unsere Sprache. Du hättest rufen sollen, hinweg mit dir, du stinkender Teufel. Führe mich nicht in Versuchung. Das war doch der heilige Michael, Herr. Und das hat er dir weisgemacht, du kleines Schaf. Und du hast es ihm sofort geglaubt. Gewiss. Und es konnte auch gar nicht dein Teufel sein. Er war so schön. Eben deshalb. Der Teufel ist schön. Oh, Herr. Ich fürchte, mein Herr Ankläger, dass solche theologischen Feinheiten vielleicht der Erörterung unter geistlichen Herren wert wären. Aber dass sie das Begriffsvermögen dieses armen Mädchens weit überschreiten. Jetzt hat der Herr Ankläger gelogen. Ich bin nicht so gelehrt wie er, aber ich weiß, dass der Teufel hässlich ist. Und dass alles Schöne das Werk Gottes ist. Es wäre zu einfach und auch zu dumm. Glaubst du denn, dass der Teufel dumm ist? Er ist 1000-mal klüger als du und ich zusammen. Glaubst du, er erscheint als ein aussätziges Ungeheuer, als ein geiferndes Einhorn, wenn er eine Seele verführen will? Vielleicht in den Kindermärchen. In Wirklichkeit sucht sich der Teufel die lindeste, die hellste, die düfteschwangerste und trügerischste Nacht des ganzen Jahres aus. Und er nimmt die Züge eines herrlichen Mädchens an. Ihr verirrt euch, Herr Kanonikus. Außerdem sind wir noch nicht so weit. Wir werden Sie später darüber befragen. Fahre fort, Jeanne. Aber wenn der Teufel schön ist, woher weiß man denn, dass es der Teufel ist? Dann frage deinen Pfarrer. Und allein kann man es nie wissen? Nein. Deshalb gibt es kein Heil außerhalb der Kirche. Herr Ankläger, lassen Sie sich jetzt in Ruhe mit Ihren Stimmen sprechen. Ein anderes Mal waren die heilige Margareta und die heilige Katharina gekommen. Auch die beiden waren wunderschön. Ja? Waren sie nackt? O Herr, glaubt ihr, unser himmlischer Vater wäre nicht reich genug, seinen Heiligen schöne Kleider zu schenken? Jeanne. Eine Zurechtweisung unseres ehrbaren Kanonikus steht dir nicht zu. Du vergisst, wer du bist und wer wir sind. Deine Hirten, deine Herren und deine Richter. Hüte dich vor deinem Stolz, Jeanne. Wenn dich eines Tages der böse Dämon befallen sollte, so wird er sich deines Stolzes zu bedienen wissen. Ich weiß, ich bin stolz. Aber ich bin ein Kind Gottes. Wenn er nicht gewollt hätte, dass ich stolz werde, so hätte er mir nicht seinen flammenden Erzengel und die strahlenden Heiligen gesandt. Er hätte mich bloß bei meinen Schafen und bei den Wollknäueln meiner Mutter lassen sollen. Und niemals wäre ich stolz geworden. Wäge deine Worte, Jeanne. Wäge deine Gedanken. Jetzt klagst du deinen Gott an. Davor behüte er mich. Ich sagte nur, dass sein Wille geschehe, selbst wenn er mich stolz machen und mich verdammt lassen will. Grauenvoll! Was sie da sagt, ist grauenvoll! Kann Gott eine Seele verdammen wollen? Und ihr, meine Herren, hört ihr ohne Schaudern zu. Ich sehe hier den Keim einer schrecklichen Häresie, die eines Tages unsere Kirche spalten könnte. Pass gut auf, was ich dich jetzt frage, Jeanne. Glaubst du dich in diesem Augenblick im Stand der Gnade? In welchem Augenblick, Herr? Weiche nicht der Frage des Herrn Inquisitors aus, Jeanne. Glaubst du dich im Stand der Gnade, Jeanne? Bin ich es nicht, so möge Gott mich in sie versetzen. Bin ich es, so möge Gott mich darin bewahren. Gut geantwortet, Jeanne. Nach was bedeutet das schon? Der Teufel ist gerissen, oder er wäre nicht der Teufel. Er hält auf alles eine Antwort bereit. Das alles mag gewiss sehr aufschlussreich sein, obwohl ich persönlich kaum viel mehr davon verstehe als dieses Mädchen. Aber wenn wir so weitermachen, kommen wir nie bis zum Prozess. Dann werden wir sie nie verbrennen. Sie soll sie also spielen, ihre kleine Geschichte, nachdem es anscheinend unumgänglich ist. Aber rasch, damit wir bald zum Wesentlichen kommen. Die Regierung seiner Majestät steht vor der dringenden Notwendigkeit, dass dieser lausige König Karl bloßgestellt wird. Die christliche Welt soll schnellstens erfahren, dass diese Krönung nur ein Mummenschanz war, angeführt von einer Hexe, einer Heretikerin, einer Abenteurerin, einem Soldatenmädchen. Mein Herr, wir verurteilen Sie nur als Heretikerin. Ich weiß, aber ich brauche ein wenig mehr für meine Soldaten. Ich fürchte, die Begründungen eures Urteils sind ein wenig zu hoch für meine Leute. Die Propaganda ist eine äußerst summarische Angelegenheit, Herr Bischof. Die Hauptsache ist, dass man etwas sehr Triviales sagt und es genügend oft wiederholt. Nur so schafft man eine Wahrheit. Dies mag für euch ein neuer Gedanke sein, aber er wird seinen Weg machen, dessen bin ich gewiss. Lasst sie also schnell ihr kleines Märchen erzählen und verbrennt sie, damit nicht mehr von ihr geredet wird. Wo waren wir stehen geblieben? Gerade da, wo ich sie erwische, unter ihrem Feenbaum, das kleine Luder. Aber diesmal setzt es was. Das verspreche ich euch. Was tust du da? Sag! Mit wem hast du gesprochen? Antworte, oder ich schlag dich windelweich. Mit dem heiligen Michael. Da! Ich werde dir helfen, deinen Vater zum Narren zu halten. Ich habe nichts Böses getan, Vater. Es war wirklich der heilige Michael, mit dem ich gesprochen habe. Das werde ich dem Pfarrer sagen. Du bist nicht nur liederlich, du lästerst auch noch. Man wird dich bei Wasser und Brot in ein finsteres Kloster sperren. Vater, hör zu schreien auf. Du kannst mich nicht verstehen. Ich schwöre bei Gott, dass ich die Wahrheit sage. Schon seit langem kommen sie zu mir, jedes Mal zum Angelus läuten am Mittag und am Abend. Und immer wenn ich bete, wenn ich ganz rein und Gott am nächsten bin. Das muss wahr sein. Der heilige Michael erscheint mir. Dann die heilige Margarete und die heilige Katharina. So. Sie sprechen mit mir. Sie antworten, wenn ich frage, und sagen alle drei das Gleiche. Ausgerechnet mit dir soll er reden, der heilige Michael, du Schaf. Mit mir spricht er ja auch nicht. Und ich bin dein Vater. Wenn er uns etwas zu sagen hätte, so würde er sich wohl zuerst an mich gewendet haben. Schließlich bin ich das Familienoberhaupt. Und spricht er vielleicht mit unserem Herrn Vater? Vater, bitte schlag und schrei nicht. Versuch ein einziges Mal, mich zu verstehen. Ich bin so klein, so allein und es ist so schwer. Seit 3 Jahren wehre ich mich, doch seit 3 Jahren sagen die Stimmen immer das Gleiche. Ich kann nicht mehr mit diesen Stimmen streiten, ich muss es jetzt tun. Stimmen hörst du jetzt? Das ist doch der Gipfel. Meine Tochter hört Stimmen. Da bringt man sich 40 Jahre lang bei der Arbeit um, damit aus den Kindern anständige Christenmenschen werden, und da hat man plötzlich eine Tochter, die Stimmen hört. Sie sagen, die Sache vertrüge keinen Aufschub mehr. Ich muss jetzt Ja sagen. Was verträgt keinen Aufschub mehr? Was sollst du denn tun? Sie sagen, ich solle das Königreich Frankreich retten, das in Todesgefahr schwebt. Du bist eine Verrückte. Was willst du denn, du arme Irre, hä? Was mir meine Stimmen sagen. Zuerst eine bewaffnete Eskorte von Herrn von Baudricourt verlangen. Wenn ich meine Eskorte habe, dann gehe ich zum Dauphin nach Chinon. Ich sage ihm, dass er der wahre König ist und führe ihn an der Spitze seiner Soldaten nach Orléans, damit er die Stadt von den Engländern befreit. Darauf lasse ich ihn in Reims vom Herrn Erzbischof mit dem heiligen Öl zum König salben. Und dann wird er die Engländer ins Meer treiben. Ach, endlich lässt du die Katze aus dem Sack, du Frauenzimmer. Mit den Soldaten willst du gehen, wie die letzte allerletzten. Meinst du, ich hätte dich erzogen und alle Opfer für dich gebracht, damit du mit den Soldaten ein lustiges Leben führen kannst? Jetzt, wo du endlich im Alter bist, dass du auf dem Hof mithelfen könntest? Na warte, dir werd ich zeigen, wie man Frankreich rettet! Willst du noch immer Frankreich retten, was? Frankreich retten. Hast du sie totgeschlagen? Diesmal noch nicht. Aber wenn sie noch einmal sagt, dass sie mit den Soldaten fort möchte, dann ersäufe ich sie eigenhändig in der Maas, deine Tochter. Verstehst du, eigenhändig? Und wenn ich nicht da bin, dann soll es einer ihrer Brüder tun. Jean, meine kleine Jean. Jeanette, hat er dir wehgetan? Ja, er hat fest zugeschlagen. Du musst es geduldig ertragen. Er ist dein Vater. Ich ertrage es. Und während er auf mich einschlug, habe ich für ihn gebetet, damit Gott ihm verzeiht. Gott muss den Vätern nicht verzeihen, die ihre Töchter schlagen. Das ist ihr Recht. Und damit er versteht. Damit er was versteht, mein Kleines? Warum hast du ihm auch diese ganzen Dummheiten erzählt? Aber irgendwer muss es doch verstehen, Mutter. Allein kann ich es nicht. Na komm sehr ruhig. Ich habe vom Haushaltsgeld was zurückgelegt. Ein bisschen von hier und ein bisschen von dort. Und wenn du willst, dann kaufe ich dir das nächste Mal ein gesticktes Halstuch. Na, da wirst du aber schön sein. Sag mal, wer ist es denn? Aus unserem Dorf ist er doch wohl, was? Vielleicht wäre dein Vater sogar einverstanden. Gegen eine gute Heirat hat er ja nichts. Ich will nicht heiraten, Mutter. Der heilige Michael hat mir gesagt, dass ich fort muss. Dass ich Männerkleider anlegen und unseren Herrn, den Dauphin, aufsuchen soll, damit er Frankreich rettet. Jeanne, ich meine es gut mit dir. Aber mir darfst du solche Geschichten nicht erzählen. Nie lasse ich dich in Männerkleidern herumlaufen. Meine Tochter in Männerkleidern. Na, das wollte ich mal sehen. Aber Mutter, das muss ich doch, wenn ich mit den Soldaten reiten soll. Der heilige Michael befiehlt es mir. Und der heilige Michael kann befehlen, was er will. Du steigst mir auf kein Pferd. Aber wenn ich nicht reiten darf, wie soll ich dann die Soldaten anführen? Du wirst doch nicht zu den Soldaten gehen, du verdorbenes Geschöpf. Lieber sehe ich dich tot. Du siehst, ich denke wie dein Vater, mit den Soldaten fortgehen. Was habe ich nur getan, dass mir der Himmel eine solche Tochter gibt? Willst du denn, dass ich tot umfalle? Nein, Mutter, nein. Ihr seht, heiliger Michael, es ist nicht möglich. Sie werden es nie begreifen. Niemand wird es jemals verstehen. Es ist besser, wenn ich es sofort aufgebe. Der Herr hat gesagt, dass man Vater und Mutter gehorchen muss. Vorwärts, Jeanne, vorwärts. Man muss Gott gehorchen. Aber wenn Gott das Unmögliche befiehlt, dann muss man getrost das Unmögliche versuchen. Beginne, Jeanne. Mehr fordert dein Gott nicht. Alles Weitere lass seine Sorge sein. Jedes Mal, wenn er ein hohes Hindernis auf deinen Weg legt, dann musst du sehr stolz sein, Jeanne. Dann bürdet Gott dir einen Teil seiner Arbeit auf. Und glaubt ihr, unser Herrgott könne es zugeben, dass man Vater und Mutter weinen lässt und sie vor Kummer tötet, wenn man fortgeht? Es ist alles so schwer zu begreifen. Der Herr sprach, ich bringe euch nicht den Frieden, sondern das Schwert. Gott hat auch diesen Krieg gebracht, Jeanne. Gott ist nicht gekommen, um die Dinge leichter zu machen. Nicht von jedem verlangt er das Unmögliche, allein von dir verlangt er es. Er glaubt nicht, dass irgendetwas für dich zu schwer sein könnte. Das ist alles. Gut, ich gehe. Hochmütige! Wer hat Hochmütige gerufen? Du selbst, John. Und sobald du begonnen haben wirst, was Gott von dir verlangt, wird dich alle Welt so heißen. Du musst sehr demütig auf Gottes Hand vertrauen, damit du den Mantel des Hochmuts tragen kannst. Es wird sehr schwer sein, Herr. Ja, es ist sehr schwer. Gott weiß, dass du stark bist. Gut, es ist beschlossen. Du bist schön dumm, Schwester. Warum hast du das alles den Eltern auf die Nase gebunden, ne? Wenn du mir einen zuschenkst, dann halte ich das nächste Mal den Mund, wenn ich dich mit deiner Liebhaber sehe. Oh, du hast es ihnen also verraten, du Schuft. Du hast mich verpfiffen, du kleines Schwein. Hör doch auf, hör doch auf zu schlagen. Da, deinen Schuft, du Speckkopf. Ich werde dir zeigen, wie man mich verpetzt. Da, ich werde dir es zeigen. Ich muss sofort den Hauptmann Baudricourt sprechen. Wie? Was ist denn los? Was will denn die da? Was soll denn der ganze Radau bedeuten? Sag, was willst du denn eigentlich, mein Dämchen? Seit 3 Tagen hockst du wie eine Blöde vor dem Schlosstor und unterhältst meine Wappen mit deinen albernen Geschichten. Ich möchte ein Pferd, Männerkleider und eine Eskorte, die mich zum Herrn Dauphin nach Chinon führt. Und einen Fußtritt irgendwohin. Willst du das auch? Gern. Und auch noch ein paar Ohrfeigen. Die bin ich von meinem Vater gewohnt. Wenn ich danach mein Pferd bekomme. Du weißt, wer ich bin und was ich will. Die Mädchen in deinem Dorf werden es dir erzählt haben. Du kennst also den Tarif. Ich weiß nicht, was ihr sagen wollt, mein Herr. Mich schickt der heilige Michael. Und ich will nichts als ein Pferd und eine Eskorte, die mich zum Dauphin führt. Du kommst mir nicht mit den himmlischen Heiligen an, du frecher Steck. Die Geschichte mit dem heiligen Michael ist vielleicht gut für die Schildwache, damit du bei mir vorgelassen wirst. Aber jetzt stehst du vor mir. Ich will gar nicht sagen, dass du dein Pferd nicht bekommst. Ein alter Klepper gegen ein schönes neues Mädchen, das ist ein vernünftiger Handel. Ich will nicht nur ein Pferd, mein Herr. Huh? Du bist ganz schön gefräßig, aber weiter so, du machst mir Spaß. Nur dumme Tölpel glauben sich bestohlen, wenn sie einem Mädchen zu viel schenken. Ich habe es gern, wenn es mich was kostet, mein Vergnügen. Da kann ich mir einbilden, ich hätte wirklich Lust darauf. Verstehst du, was ich meine? Nein, Herr. Umso besser. Was willst du noch außer dem Pferd? Eine Eskorte bewaffneter Männer, die mich nach Chinon führt. Hör mal zu. Ich bin ein guter Kerl. Aber ich lass mich nicht gern zum Narren halten. Hier bin ich der Herr. Du stehst hart am Rande meiner Geduld. Ich kann dich genauso gut auspeitschen lassen, weil du hier unerlaubt hereingekommen bist. Und dich dann nach Hause schicken mit nichts als den Strieben auf deinem Hintern. Was willst du in Chinon? Den Herrn Dauphin aufsuchen? Für eine Dorfjungfer bist du verdammt ehrgeizig. Was erhoffst du dir vom Dauphin? Eine Armee, die ich anführe und mit der ich Orléans befreie. Wenn du eine Verrückte bist, dann ist das etwas anderes. Damit will ich nichts zu schaffen haben. Am besten, ich stecke dich in den Kerker. Ich gehe gerne in den Kerker, Herr. Aber wenn man mich freilässt, komme ich sofort wieder. Es wäre also besser, wenn ihr mich jetzt gleich anhören wolltet. Himmel, Donner und Maria! Hast du keine Angst vor mir? Nein, Herr, überhaupt nicht. Warum hast du keine Angst vor mir? Alle Leute fürchten sich vor mir. Weil ihr ein recht guter Herr seid. Schon gut, schon gut. Das kommt darauf an. Ich hab dir den Preis genannt. Und weil ihr sehr klug seid. Ja. Ich muss noch eine Menge Leute überzeugen, wenn ich tun will, was meine Stimmen mir aufgetragen haben. Da nenne ich es wirklich Glück, dass der Erste auf meinem Weg, von dem alles abhängt, ausgerechnet auch der Klügste ist. Wieso glaubst du, dass ich klug bin? Weil ihr sehr schön seid. Ja, vor 20 Jahren vielleicht. Da hatte ich Erfolg bei Frauen. Ich habe nur versucht, nicht allzu sehr zu altern, das ist alles. Das ist doch sehr komisch, dass ich über solche Dinge mit einer kleinen Kuhhirtin rede, die eines Morgens einfach hier reinschneit. Im Grunde versaure ich hier. Meine Offiziere sind grobschlächtige Tölpel. Mit niemandem kann ich sprechen. Aber sag mir, welchen Zusammenhang siehst du zwischen Klugheit und Schönheit? Gewöhnlich behauptet man das Gegenteil. Schöne Menschen sollen immer dumm sein. Ach, sowas sagen nur Bucklige oder Leute mit zu langen Nasen. Sie glauben nicht, dass der liebe Gott mühelos etwas Vollkommenes schaffen kann, wenn es ihm gefällt. Ja, freilich, von diesem Standpunkt betrachtet. Aber siehst du, ich zum Beispiel, dass ich also nicht hässlich bin. Ich frage mich zuweilen, ob ich klug bin. Aber. Nein, widersprich nicht. Manchmal stelle ich mir diese Frage. Dir kann ich das anvertrauen, wenn du gänzlich unwichtig bist. Aber für meine Leutnants natürlich bin ich viel klüger als sie selbst. Das ist zwangsläufig, denn ich bin der Hauptmann. Wenn man diese Regeln nicht gelten ließe, wäre keine Armee mehr möglich. Aber dennoch, mit dir kann ich unbesagt darüber reden. Der große Standesunterschied zwischen uns macht solche Erörterungen ungefährlich. Dennoch gibt es Probleme, die über meinen Verstand gehen. Da soll ich über irgendetwas entscheiden. Etwas Taktisches oder Rechtliches. Und plötzlich, weiß der Teufel warum, ist da ein Loch. Och. Nebel. Nichts als Nebel. Ich begreife nichts mehr. Natürlich verliere ich nach Aussehen nicht das Gesicht. Und dann will ich schreien und poltern, ziehe ich mich aus der Klemme und treffe dennoch eine Entscheidung. Das ist das Wichtigste, wenn man befehlen will. Eine Entscheidung treffen, wie sie auch ausfällt. Anfangs schreckt man wohl manchmal zurück, aber mit wachsender Erfahrung merkt man, dass alles immer auf dasselbe hinausläuft, was man auch entscheidet. Trotzdem hätte ich gerne Besseres getan. Weißt du, Boucouleur ist klein. Ich möchte eines Tages eine wichtige Entscheidung treffen. Eine Entscheidung, die das ganze Land angeht. Etwas Unmögliches. Etwas, das man höheren Ortes bemerkt. Warum ich gerade dir das erzähle? Ach, du kannst nichts ändern und bist vielleicht obendrein halb verrückt. Ich weiß warum. Man hat es mir gesagt. Hör zu, Robert. Wieso nennst du mich bei meinem Vornamen? Weil unser Herr ihn dir gegeben hat. Deinen anderen Namen trägt auch dein Vater und dein Bruder. Hör zu, lieber Robert, und schrei nicht gleich wieder, es ist zwecklos. Ich bin sie, deine Entscheidung, die du treffen musst. Die Entscheidung, die man höheren Orts bemerkt. Was fantasierst du da? Hör zu, Robert. Und vergiss zunächst, dass ich ein Mädchen bin. Das verwirrt nur deine Gedanken. Gewiss, der Herr hat mich nicht hässlich gemacht, aber so sehr gefalle ich dir gar nicht. Du bist wie alle Männer. Diese Gelegenheit wolltest du eben nicht versäumen. Aber du findest noch genug andere Mädchen, du kleiner Bock, wenn du schon unbedingt sündigen willst. Und irgendwie ahnst du doch, dass es mit mir gar nicht so sehr lustig wäre. Robert, wenn du willst, dass ich dir helfe, dann hilf du auch mir. Gib es zu, wenn ich dir eine Wahrheit sage und antworte mit Ja. Sonst kommen wir nicht weiter. Aber du bist ein sehr schönes Mädchen. Ja, schon gut, schon gut. Streng dich nicht unnötig an, mein dicker Robert. Sprich weiter. Lieber Robert, jetzt liegt sie an dir, deine große Entscheidung, deine große Tat, die man höheren Orts bemerkt. Und sofort musst du sie treffen. Überleg doch, wie es steht in Bourges. Sie wissen dort weder ein noch aus. Die Engländer sind überall. Bretagne und Anjou warten ab, bis sie sich an den Meistbietenden verkaufen. Der Herzog von Burgund spielt den Engländern in die Hände. Unsere französische Armee kennen wir. Es sind alles tapfere Burschen, die zwar harte Schläge austeilen können, aber sie sind völlig entmutigt. Och, wenn es zu sterben gilt, sind sie alle da. Aber was nützt das? Man muss gewinnen. Man muss schlau sein. Doch du als kluger Mann weißt das besser als ich. Ja, das habe ich schon immer gesagt. Man denkt nicht mehr genug heutzutage. Niemand. Und da hast eben du, der du denkst, eines Tages eine Idee. Eine geniale Idee, die alles rettet. Ich habe eine Idee? Ja. Lass sie nur kommen. Sie entsteht gerade. In deinem Kopf, wo alles so rasch geht und sofort sich ordnet. Da formst du sie jetzt. Du siehst zwar gar nicht danach aus, aber das ist das Wunderbare an dir. Du formst jetzt deine Idee. Und schon fängst du an, die Dinge ganz klar zu sehen. Man muss es leider sagen, aber in Frankreich bist du in diesem Augenblick der Einzige, der klar sieht. Glaubst du? Ja, wenn ich es dir sage. Und was sehe ich? Du siehst, dass man all diesen Leuten eine Seele, einen starken Glauben geben muss. Und da gibt es in deiner Grafschaft ein kleines Mädchen, der der heilige Michael, die heilige Margareta und die heilige Katharina erschienen sind, wie sie behauptet. Du sagst dir, sie ist irgendeine hergelaufene Kuhhirtin, sonst nichts. Aber angenommen, sie hat wirklich den lieben Gott an ihrer Seite, dann kann sie nichts mehr aufhalten. Sie ist bis zu mir vorgedrungen, gegen meine Befehle, und schon seit einer halben Stunde höre ich ihr zu. Das kannst du nicht bestreiten, das ist eine Tatsache. Die stellst du fest. Und da plötzlich hast du deine Idee. Du sagst dir, nachdem sie schon mich überzeugt hat, warum sollte sie nicht auch den Dauphin, Dunois und den Erzbischof überzeugen? Das sind schließlich Männer wie ich. Und unter uns gesagt, eher weniger klug als ich. Und warum sollte sie nicht meine Soldaten überzeugen, dass die Engländer schließlich auch nicht aus anderem Holz sind als sie selbst? Zur einen Hälfte mutig, zur anderen Hälfte aber bedacht, mit heiler Haut davonzukommen. Und dass man ihnen nur im rechten Augenblick ein paar herzhafte Ohrfeigen verpassen muss, damit sie bei Orléans davonlaufen. Was brauchen sie schließlich, unsere Soldaten? Du siehst das klarer als alle anderen. Sie brauchen eine Siegesstandarte, eine Persönlichkeit, die ihren Mut entfacht und ihnen beweist, dass Gott sie nicht verlassen hat. Und jetzt bist du plötzlich genial. Meinst du? Ja, ich sag's dir, Robert, und bald werden es alle sagen. Du denkst, ich, Baudricourt, bin gar nicht überzeugt, dass sie eine Gesandte Gottes ist. Aber ich tue so, als glaubte ich dran. Ich schicke sie nach Chinon, ob sie nun von Gott gesandt ist oder nicht. Denn wenn nur die anderen es glauben, so bleibt es sich gleich. Da trifft es sich gut, dass mein Kurier morgen früh nach Bourges abgeht. Wer hat dir das gesagt? Das ist geheim. Ich habe mich erkundigt. Ich stelle aus 6 handfesten Kerlen eine Eskorte zusammen. Denkst du weiter? Gebe der Kleinen ein Pferd und schicke sie mit nach Bourges. So wie ich sie kenne, wird sie sich in Chinon schon zu helfen wissen. Na, weißt du, Robert? Was? Du bist verdammt gescheit, dass du das alles gedacht hast. Tja. Nur musst du mir ein sehr frommes Pferd geben, weil ich noch nicht reiten kann. Du wirst dir den Hals brechen, Mädchen. Denkst du? Der heilige Michael hält mich schon. Pass auf, wir wollen wetten, Robert. Wetten wir um die Männerkleider, die du mir noch nicht versprochen hast? Lass 2 Pferde in den Hof führen. Wir werden einen scharfen Galopp machen und wenn ich stürze, dann glaubst du mir kein Wort. Ist das ein Vorschlag? Top. Ich muss mich sowieso etwas bewegen. Man möchte es nicht meinen, wie müde das Denken macht. Es war schon etwas dran an diesem Mädel. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wie sie diesen Holzkopf umgestimmt und ihm eingeredet hat, er sei es gewesen, der gedacht hat. Für meinen Geschmack ist die Szene ein wenig banal. Bei Charles muss ihr etwas Besseres einfallen. Herr Bischof, in eurem wie in meinem Beruf wenden wir die gleichen Mittel an. Was heißt, die Welt regieren anders, als alle diese Schwachköpfe in dem Wahn leben lassen, dass sie selbst denken, was wir sie denken lassen? Seid ihr wirklich gläubig, Herr Bischof? Ihr verzeiht meine harte Frage, aber wir stehen außerhalb von Zeit und Raum und sind ganz unter uns. Gläubig wie ein Kind, mein Herr. Seit die Ewigkeit vor mir liegt, habe ich über vieles nachgedacht. Uns kümmerte damals allein das Wohlbefinden der Kirche. Und als wir sahen, dass es keinen Ausweg gab, opferten wir guten Glaubens das Kind. Seit der Festnahme Jeans hat Gott geschwiegen. Weder sie noch wir vernahmen seine Stimme. Wir handelten nach bewährter Routine. Zunächst musste das ehrwürdige Haus verteidigt werden, jenes große und vernünftige menschliche Gebäude, das allein uns Halt gibt in dieser Wüste, wenn Gott zeitweilig seine Hand zurückzieht. Seit unserem 15. Lebensjahr lernten wir in unseren Seminaren, wie man es verteidigt. Jeanne konnte sich in ihren Zweifeln nicht wie wir auf eine gründliche Erziehung stützen. Sie kämpfte allein weiter, verlassen von den Menschen und von Gott. Sofort fing sie sich wieder nach einem Augenblick der Schwäche und wehrte sich mit jener seltsamen Mischung von Demut und Anmaßung, von Größe und Einfalt. Bis zum Scheiterhaufen. Wir konnten es damals nicht begreifen. Wir verbargen unsere Gesichter in den Röcken der Mutter, wir alt gewordenen Kinder. Aber in dieser Verlassenheit, in diesem Schweigen eines abwesenden Gottes, in dieser Not und diesem kreatürlichen Elend ist groß und einzig der Mensch, der stolz sein Haupt erhebt. Groß, ganz allein. Gewiss, gewiss. Aber wir Politiker dürfen leider nicht allzu viel an die Größe der Einsamen denken. Es ist eine eigenartige Tatsache, dass wir sie meist bei Leuten finden, die wir erschießen lassen müssen. Aber hört doch, was man in Chinon, am Hofe dieses Dauphin, sagt. Ich hege zwar die tiefste Verachtung für diesen kleinen Feigling von einem Charles, aber ich finde ihn trotzdem ganz amüsant. Aber Charles, das geht nicht. In diesem Aufzug kannst du mich nicht mit auf den Ball nehmen. Deine geliebte Agnes Sorel mit einer Haube aus der vorjährigen Saison. Das gäbe einen glatten Skandal. Und ich, deine Königin, Charles, die Königin von Frankreich. Was werden die Leute sagen? Wir werden sagen, dass der König von Frankreich keinen roten Heller hat, was die reine Wahrheit ist. Du hast keine Vorstellung, Charles, was für eine gefährliche Waffe in den Augen einer Frau eine neue Haube sein kann. Glaube mir, die Bedford, die Gloucester und vor allem die Mätresse des Kardinals, die eleganteste sein soll, sie werden nicht mehr schlafen können. Ja. Und folglich werden der Kardinal, die Herren Bedford und Gloucester keine ruhige Minute mehr haben, um an deinen Orléans zu denken. Wenn du einen Sieg erringen willst, Charles, hier ist er. Und umsonst. Umsonst, umsonst, dass ich nicht lache. Auf wie viel... kommt denn eine solche Haube? 6.000, Liebling, das ist geschenkt, da sie ganz mit Perlen bestickt sind. 6.000 Franken? Woher soll ich denn plötzlich 6.000 Franken nehmen? 12.000, Charles, wir sind zwei, vergesst es nicht. Dass eure Frau schlechter gekleidet ist als eure Geliebte, das wollt ihr denn doch wohl nicht? 12.000 Franken, oh Kinder, ihr seid verrückt. Damit kann ich ja die Hälfte von Dunois Leuten auszahlen, denen ich schon 6 Monate Sold schuldig bin. Oh, Schwiegermama, ihr habt doch sonst so viel Einsicht. Was sagt ihr dazu? Eben weil ich sehr einsichtig bin, bestärke ich Sie, lieber Charles. Ihr habt mich niemals gegen euch Partei ergreifen sehen, wenn es sich um euer Wohl und eure Größe handelte. Ich bin zwar die Mutter eurer Königin, dennoch führte ich euch Agnes zu, als ich überzeugt war, dass sie euch gut tun könnte. Ich bitte euch, Frau Mutter, rühmt euch dessen nicht. Mein liebes Kind, Agnes ist ein reizendes Geschöpf, das sich tadellos benimmt in seiner Stellung. Für uns beide war es unerlässlich, dass er Charles endlich ein Mann wird. Und für das Königreich war es noch wichtiger als für uns. Nicht wahr, Charles? Ihr fühlt euch schon viel männlicher. Ah. Gestern habe ich Nein zum Erzbischof gesagt. Er wollte mir Angst machen, drohte mir mit Kirchenbann und schickte mir La Tremouille, der ein wenig herumschrie. Es war die große Szene. Ich gab nicht nach. Und wem verdankst du das? Ich verdanke es Agnes. Wir hatten die ganze Szene im Schlafzimmer geprobt. Was wollte der Erzbischof? Ihr habt es mir noch gar nicht erzählt. Oh, ich weiß nicht, mir Paris dem Herzog von Burgund geben oder sowas ähnliches, damit wir für ein Jahr Waffenstillstand erhalten. Es war jedenfalls was ganz Unwichtiges. Er ist doch längst in Paris, der Herzog. Aber man muss Prinzipien haben. Paris ist Frankreich. Und Frankreich bin ich. Ich bemühe mich wenigstens noch daran zu glauben. Und so sagte ich Nein. Er macht ein sehr böses Gesicht, der Erzbischof. Siehst du, Liebling, nachdem ich dir Paris gerettet habe, kannst du mir leicht diese Haube kaufen. Und auch eine für deine kleine Königin. Ja, ja, schön von mir aus bestellt sie euch. Eure Hauben. Und wenn ich beim Erzbischof nicht Ja sage, dann muss ich es bei euch. Es ist immer die gleiche Komödie. Ich habe überhaupt keine Ahnung, womit ich sie bezahlen werde. Du schreibst deine Anweisung auf den Kronschatz aus, mein kleiner Charles. Und alles Weitere wird sich finden. Komm, kleine Majestät, wir wollen sie zusammen anprobieren. Hä? Sie sind schon hier? Aber Liebling, wir wussten doch, dass du Ja sagen würdest. Nicht wahr, kleine Majestät? Ja. Was die in London für Gesichter machen werden, das wird ein großer Sieg für Frankreich, mein lieber Charles. Dass ich nicht lache. Die mit ihrem Sieg. La Tremouille und Dunois sind genauso. Immer reden sie von einem großen Sieg. Aber heutzutage muss man alles kaufen. Die großen Siege wie alles andere. Wollt ihr nicht auch so eine Haube, Schwiegermama, wo ich schon dabei bin? Darauf habe ich längst verzichtet in meinem Alter. Ich will etwas anderes. Ja, einen großen König aus mir machen, ich weiß. Aber ich habe einfach nicht die nötigen Mittel für einen großen König. Das ist es. Und unter uns gesagt, es fehlt mir nicht nur an Geld, sondern auch an Mut. Ja, Mut haben ist zu anstrengend und zu gefährlich in dieser Welt von Rohlingen. Ich habe Angst, dass ihr es nur wisst. Was wollt ihr denn schon wieder von mir, was über meine Kräfte geht? Dass ihr diese Jungfrau empfangt, die von Vaucouleurs gekommen ist. Sie sagt, sie sei eine Gesandte Gottes. Sie sei gekommen, um Orléans zu entsetzen. Das Volk spricht nur von ihr. Alles hofft, dass ihr sie empfangen werdet. Ja, glaubt ihr nicht, dass ich sowieso schon lächerlich genug bin? Und das soll ich einer Verrückten aus einem Kuhdorf eine Audienz geben? Oh, nun wirklich, Schwiegermama, für eine Frau von Verstand enttäuscht ihr mich. Ich habe euch schon Agnes gegeben, Charles, gegen meine Interessen als Mutter, aber zu eurem Besten. Und jetzt sage ich euch, dass ihr diese Jungfrau aufnehmen sollt. Dieses Mädchen muss etwas Ungewöhnliches an sich haben, oder zumindest glaubt es jeder, und das ist das Entscheidende. Ich mag Jungfrauen nicht. Und außerdem habe ich doch Agnes, die mir immer noch gefällt. Ihr versteht mich nicht, Charles, oder ihr wollt mich nicht verstehen. In euren Staatsrat sollt ihr dieses Bauernmädchen aufnehmen. Also bei allem Respekt, den ich euch schulde, Frau Schwiegermama, aber jetzt seid ihr völlig verrückt. In meinen Staatsrat? Neben dem Erzbischof und La Tremouille, der vom Oberschenkel Jupiters abstammen will? Da soll dieses unbekannte Bauernmädchen sitzen? Wollt ihr denn, dass man mich steinigt? Ich glaube, das eben fehlt euch in eurem Staatsrat. Ein Bauernmädchen. Gewiss, die Großen regieren das Königreich und Gott hat die Macht in ihre Hände gelegt. Aber ohne die göttliche Vorsehung kritisieren zu wollen, wundere ich mich manchmal, dass sie ihnen nicht zugleich wie den bescheidensten ihrer Kreaturen etwas mehr Schlichtheit und gesunden Verstand geschenkt hat. Und mehr Mut. Und mehr Mut, Charles. Wenn ich euch recht verstehe, liebe Schwiegermama, dann seid ihr also dafür, dass man die Regierung dem Volk anvertraut? Diesem guten Volk, das alle Tugenden besitzt. Wisst ihr, was es tut, euer gutes Volk, wenn ihm die Umstände die Macht in die Hände spielen? Habt ihr die Geschichte der Tyrannen nicht gelesen? Ich kenne die Geschichte nicht, Charles. Zu meiner Zeit lernten Königstöchter nur spinnen und sticken wie alle anderen. Aber ich kenne sie. Diese Kette von Schreckenstaten und Gräueln. Oh, ich denke oft über die zukünftige Entwicklung nach. Man wird versuchen, was ihr da eben empfohlen habt. Man wird überhaupt alles versuchen. Einige Jahrhunderte lang, im Gesamtverlauf der Geschichte nicht länger als das Aufleuchten einer Sternschnuppe, werden die Männer des Volkes die Herren der Königreiche sein. Und damit wird das Zeitalter der Gemetzel und der grauenvollsten Irrtümer kommen. Und am Tage des jüngsten Gerichtes, wenn mir die großen Rechnungen vorliegt, da wird man dann sehen, dass der lasterhafteste und launischste Fürst der Welt weniger teuer kam als einer dieser tugendhaften Männer aus dem Volk. Gebt den Leuten einen handfesten Burschen aus ihrer Mitte, einen, der sie regiert und der sie um jeden Preis glücklich machen will. Wie bald wird man sich da nach einem kleinen Charles sehnen, mit seiner Gleichgültigkeit, mit seinem Kugelspiel. Ich hege wenigstens keine Ideen über die Organisation des menschlichen Glücks. Die Leute ahnen noch gar nicht, was für eine unschätzbare Eigenschaft das ist. Haltung, Charles. Dort kommen der Erzbischof und La Tremouille. Was? Was? Habt ihr eine Audienz erbeten, meine Herren, dass ich so plötzlich vor mir sehe? Bitte keine Scherze, mein Herr. Ich weiß, dass Vertreter einer gewissen Meinung, mit der schon immer intrigiert wird, euch nahelegen, dass ihr dieses Mädchen empfangt, von dem seit kurzem überall die Rede ist. Der Herr Konstabel und ich sind gekommen, um euch zu sagen, dass wir dies niemals zulassen würden. Meine Herren, ich nehme euren guten Rat mit Dank zur Kenntnis. Ich werde diese Angelegenheit später entscheiden. Ihr seid beurlaubt. Die Audienz ist beendet. Noch einmal, mein Herr. Uns ist nicht nach Scherzen zumute. Der wunderbare Ruf ist dem Mädchen weit vorausgeeilt. Ein unerklärliches Phänomen. Es scheint, dass man sogar schon im belagerten Orléans von ihr spricht und auf sie wartet. Die Hand Gottes führt sie. Gott lässt durch sie Frankreich retten und die Engländer ins Meer werfen. Gott will, dass ihr sie empfangt. Nichts kann sie aufhalten. Und was das alberne Gerede sonst noch alles behauptet. Ich weiß nicht, warum sich plötzlich alle wünschen, dass Gott sich um ihre Angelegenheit kümmert. Und natürlich vollbringt sie Wunder, das Frauenzimmer. Nur das Gegenteil hätte mich überrascht. Als sie in Chinon ankam, rief ihr ein Soldat irgendein Schimpfwort zu. Da sagte sie, du solltest nicht fluchen, denn du wirst bald vor deinem ewigen Richter stehen. Eine Stunde später fällt dieser Schafskopf in einen Brunnenschacht und ersäuft. Dieser Fehltritt eines Betrunkenen hat dem Mädchen mehr Bewunderung eingetragen, als Dunois je mit einem Sieg gewinnen konnte. Vom letzten Pferdeburschen bis zu den ersten Damen eures Hofes, wie ich sehe, behauptet man einstimmig, dass nur sie uns noch retten kann. Das ist absurd! Wollt ihr, dass ich regiere, mein Herr? So viel verlangen wir gar nicht von euch. Wir wollen nur, dass ihr unsere Bemühungen anerkennt. Na, gewiss erkenne ich sie an. Ich schätze sie. Ich finde sie völlig überflüssig. Alles will, dass ich dieses Mädchen empfange, nicht wahr? Nö, das habe ich nicht gesagt, mein Herr. Na, ich persönlich bin gar nicht neugierig darauf. Aber ich will ein guter König sein und mein Volk zufriedenstellen. Also werde ich diese Verrückte empfangen und wäre es nur, um sie ein wenig zu verwirren. Habt ihr schon mit ihr gesprochen, Herr Erzbischof? Ich habe Wichtigeres zu tun, mein Herr, mit der Last aller Geschäfte des Königreichs auf den Schultern. Schön. Ich aber habe nichts Wichtigeres zu tun. Ich werde Sie also empfangen und euch wenigstens diese Mühe abnehmen. Danach werde ich euch ehrlich sagen, welchen Eindruck sie auf mich gemacht hat. Falls sie fertig bringt, was noch niemand vermochte, falls ich zuhöre, wenn sie von der Rettung meines Königreiches spricht, dann kann sie tatsächlich Wunder vollbringen. Nee. Kommt, Frau Schwiegermama. Ich möchte dieser kleinen Jungfrau einen Streich spielen. Wir verkleiden einen Pagen mit dem Königsmantel und setzen ihn auf den Thron. Er macht dort bestimmt eine bessere Figur als ich. Während ich mich unter den Leuten verberge, dann kann die Gottgesandte einem Pagen ihren Sermon auftischen. Das wird sehr komisch werden. Wollen wir ihm das gestatten, Konstabel? Herr Erzbischof, ich befehlige die Armee. Ich kann euch nur sagen, dass wir mit unserem Latein am Ende sind. Jetzt ist die Reihe an den Gesundbetern, den Wundermännern und Scharlatanen. Kurz, was ihr eben Gesandte Gottes nennt. Was riskieren wir dabei? Konstabel, Konstabel. Mit Gott riskiert man alles. Wenn er sich plötzlich mit uns beschäftigt, dann nehmen die Scherereien kein Ende. Meine alte Erfahrung als Politiker und Kirchenmann sagen mir, dass man niemals die Aufmerksamkeit Gottes auf sich lenken soll. Man muss sich ganz klein machen, Konstabel. Ganz klein. Dies umso mehr, als man beim lieben Gott nie sicher ist, dass sich nicht alles plötzlich als eine schreckliche List des Teufels entpuppt. Aber so oder so, die Würfel sind gefallen. Still, der König mit dem Hofstaat. Der Page auf dem Thron. Ich bin gespannt. Dort kommt das Mädchen. Lieber Dauphin, man nennt mich Jeanne, die Jungfrau. An was habt ihr mich erkannt? Ich trage doch gar keine Krone. Lieber Dauphin, dies kleine Nichts da auf eurem Thron mit eurer Krone und eurem Mantel, das war ein schlechter Scherz. Man sah doch gleich, dass er nichts ist. Ah, ihr täuscht euch, mein Fräulein. Er ist der Sohn eines großen Edelmannes. Ich weiß nicht, wer eure großen Edelleute sind. Er ist trotzdem ein Nichts neben euch, der ihr unser König seid. Der himmlische König lässt euch durch mich sagen, dass ihr in der Stadt Reims gesalbt und gekrönt werdet und dass ihr der Statthalter des himmlischen Königs sein werdet, also König von Frankreich. Ja, das ist sehr schön, mein Fräulein, aber soviel ich weiß, sitzen in Reims die Engländer. Wie soll ich da hinkommen? Indem ihr sie schlagt, lieber Dauphin, mit aller Kraft. Wir fangen mit Orléans an. Und dann gehen wir nach Reims. Mein Kind, du sagst also, Gott wolle Frankreich befreien. Wenn das sein Wille ist, dann braucht er dazu keine Waffengewalt. O Herr, unser Gott liebt Menschen nicht, die untätig sind. Unsere Soldaten werden hart kämpfen müssen. Erst dann schenkt er ihnen den Sieg. Wer hat dir eigentlich gesagt, dass ich der König bin? Ich glaube nicht, dass ich sehr königlich aussehe. Lieber Dauphin, durch euren Vater, Großvater und die lange Kette eurer königlichen Ahnen hat Gott euch auserwählt, in eurem Königreich sein Statthalter zu sein. Mein Herr, die Antworten dieses Mädchens sind in der Tat aufschlussreich und zeugen von gesundem Menschenverstand. Aber ein so delikates Thema muss man sehr gewissenhaft und mit größter Vorsicht behandeln. Eine Kommission gelehrter Doktoren wird sie eingehend verhören und befragen müssen. Wir werden dann im Staatsrat über den Bericht entscheiden und feststellen, ob es angebracht ist, dass man dem Mädchen eine längere Audienz gewährt. Für heute ist es nicht mehr notwendig, dass sie euch noch länger stört. Ich selbst will sie einem ersten Verhör unterziehen. Komm, mein Kind. Nein! Ihr bleibt hier, Jeanne. Sie hat mich sofort erkannt. Zu mir hat sie gesprochen. Ich will mit ihr allein sein. Aber Hoheit, es schickt sich nicht, dass ihr so einfach die Sorge um eure Sicherheit... Darüber entscheide ich allein. Durch meinen Vater, meinen Großvater und die lange Kette meiner königlichen Ahnen. Ist gut so, Jeanne? Ja. Geht hinaus, ihr Herren. Aber der König befiehlt es. Sie sind draußen? Du bist ein großartiges Mädchen. Zum ersten Mal habe ich mir Gehorsam verschafft. Du, das ist doch nicht wahr, was er da angedeutet hat. Willst du mich nicht umbringen? Hast du nirgends unter deinen Kleidern einen Dolch versteckt? Nein. Nein, du bist ein gutes Mädchen. Unter all diesen Hofschranzen habe ich schon ganz vergessen, was das ist. Ein gutes Mädchen. Gibt es viele in meinem Königreich, die so ein ehrliches Gesicht haben? Viele, Sire. Ich sehe sie nur nie. Rohlinge, Priester und Huren, das ist meine Umgebung. Naja, meine kleine Königin ist gewiss sehr nett, aber dumm. Na gut. Und jetzt wirst du anfangen, mich zu langweilen, dass ich ein großer König sein muss. Ja, Schal, das musst du. Was, du duzt mich? Ja, was ich heute noch alles erlebe? Das ist wirklich ein sehr lustiger Tag. Ich glaube, heute werde ich mich bestimmt nicht langweilen. Wunderbar. Du wirst dich künftig nie mehr langweilen, Schal. Glaubst du? Ach, weißt du, an den Tagen, da ich keinen Mut habe, da möchte ich hier alles zum Teufel jagen. Und mit dem bisschen Geld, das mir noch bleibt, irgendwo im Ausland ein geruhsames Leben führen. Und heute, Schal? Hast du heute Mut? Heute? Doch, mir scheint, dass ich heute ein wenig Mut habe. Ja, nicht viel, aber immerhin ein kleines bisschen. Na, du hast ja gesehen, wie ich den Erzbischof hinaus befördert habe. Von heute an wirst du jeden Tag mutig sein, Schal. Gott ist nicht mit den Starken. Er ist mit den Tapferen. Gott liebt die Menschen nicht, die Angst haben. Ja, dann mag er mich bestimmt nicht. Und wenn er mich nicht liebt, warum soll ich ihn dann lieben? Er hätte mir nur mehr Mut zu geben brauchen. Ja, bildest du dir ein, er sei deine Amme und hätte sich nur um dich zu kümmern? Könntest du nicht selbst auch ein wenig dazu tun mit allem, was du hast? Er hat dir keine starken Arme gegeben wie Herrn von La Tremouille, das ist wahr. Und deine Beine sind zu lang und mager ausgefallen. Oh, hast du das auch bemerkt? Die hätte er wirklich besser machen können, besonders bei der heutigen Mode. Na, ich gebe zu, wegen deiner Beine hat er sich nicht überanstrengt. Aber er hat dir etwas anderes gegeben. Da drin, in deinem bösen Bubengehirn, da blitzt der kleine Funke. Und damit bist du ihm am meisten ähnlich. Du kannst ihn zum Bösen wie zum Guten gebrauchen. Er lässt dir freie Hand. Gott hat dich zum König gemacht und hat dir eine schwere Last auferlegt. Besser konnte er sich gar nicht um einen Menschen kümmern. Beklag dich also nicht. Naja. Aber ich sage dir doch, dass ich vor allem Angst habe. Gib Acht, Schal. Ich will es dir anvertrauen, mein Geheimnis. Du darfst es niemandem sagen. Auch ich habe Angst vor allem. Hä? Meinst du nicht, dass es sehr schwer für mich war, bis hierher vorzudringen? Meinst du, ich hätte keine Angst gehabt? Die ganze Zeit hatte ich Angst. Und wie hast du es gemacht? Ich tat einfach so, als hätte ich überhaupt keine Angst. Das ist das ganze Geheimnis, Schal. Du musst es nur einmal versuchen. Du sagst dir, gut, ich habe Angst. Aber das ist meine Sache, das geht niemandem etwas an. Ich gehe meinen Weg weiter. Und wenn du etwas Unüberwindliches vor dir siehst... Ja, La Tremouille, wenn er schreit. Von mir aus. Oder die Engländer vor Orléans in ihren starken Schanzen. Da sagst du dir, gut, sie sind in der Überzahl. Sie sitzen hinter hohen Wellen, haben große Kanonen mit vielen Kugeln und sind seit jeher die Stärkeren. Gut, ich habe Angst, richtig Angst. Noch ein paar Sekunden... So, und jetzt, nachdem ich Angst gehabt habe, jetzt los und drauf. Darüber sind die anderen so verdutzt, dass sie es plötzlich mit der Angst zu tun bekommen. Doch da bist du schon da und stürmst über sie hinweg. Du siegst, weil du als der Klügere und der Fantasievollere eben vorher Angst gehabt hast. Mehr braucht es nicht. Und du glaubst, dass man damit immer Erfolg hat? Immer. Gewiss, man muss dabei auch ein bisschen Verstand haben. Doch du hast eher zu viel als zu wenig. Vor allem aber merke dir, in der Sekunde, da du deine ganze Angst abschüttelst, da du stehen bleibst und dich zum Kampf stellst, in dieser Sekunde kommt Gott zu dir. Aber du weißt ja, wer er ist. Er will, dass du den ersten Schritt tust. Ja. Meinst du, ich sollte es mal versuchen, dein Geheimnis? Gewiss, man muss es immer versuchen. Morgen, dass ich mich ein wenig vorbereiten kann. Nein, sofort, du bist genug vorbereitet. Rufen wir den Erzbischof und La Tremouille. Wir sagen ihnen, dass ich dir den Oberbefehl des Heeres gebe, damit wir ihre Gesichter sehen. Ja, ruf sie! Oh, ich habe Angst, ich sterbe vor Angst. Dann hast du das Schwerste hinter dir. Es darf kein Quäntchen Angst mehr in dir sein, wenn sie kommen. Hast du so viel Angst, wie du nur haben kannst? Oh, das darfst du mir glauben. Dann ist es gut, du hast einen riesen Vorsprung vor ihnen. Wenn sie Angst bekommen, dann hast du es längst hinter dir. Und jetzt rufe ich. Herr Erzbischof, Herr von La Tremouille, der König möchte euch sprechen. Oh, wie fürchte ich mich. Oh, wie habe ich Angst. Dann hast du gewonnen. Gott schaut auf dich herab. Er lächelt und sagt, obwohl er Angst hat, ruft er sie. Der kleine Schal. Pass auf, in 8 Tagen haben wir Orlea. Ihr habt uns gerufen, Hoheit. Bitte, Hoheit. Na? Ja. Ich habe einen Entschluss gefasst. Weiter. Einen Entschluss, der auch euch betrifft, Herr von La Tremouille. Ich übergebe den Oberbefehl meiner königlichen Armee der hier anwesenden Jungfrau. Wie? Und wenn es euch nicht passt, Herr von La Tremouille, dann übergebt mir euren Degen, ihr seid verhaftet. Bravo, Schein, bravo. Siehst du, wie einfach es war? Schau doch ihre Gesichter an. Nein, schau doch ihre Gesichter. Sie sterben vor Angst. Danke, mein Gott, danke. Eine herrliche Komödie. Natürlich ging es in Wahrheit wohl ein wenig anders zu. Man hielt einen langen Staatsrat ab, man erörterte das Für und Wider, bis man endlich beschloss, Jeanne als eine Art Aushängeschild zu benutzen. Man wollte damit einem Wunsch des Volkes nachkommen. Von jenem Tag an wurden wir geschlagen. Gegen alle Gesetze der Strategie. Manche sagten zwar, das Wunder Jeanne gäbe es nicht. Unser Befestigungssystem von Orléans wäre lächerlich gewesen und man hätte nur anzugreifen brauchen. Das ist falsch. Sir John Talbot ist kein Trottel, er versteht sein Handwerk. Das hat er vor dieser unglücklichen Geschichte und auch später wieder oft bewiesen. Sein Netz von Gräben und Stützpunkten war theoretisch unangreifbar. Und was außerdem noch dazu kommt, wir müssen es gestehen, das ist einfach das Schicksal. Oder Gott, wenn ihr darauf besteht, Herr Bischof. Naja, mit ihm rechnet ein Generalstab nämlich nie. Jenes Schicksal ist diese kleine Lerche, die hell in Frankreichs Himmel singt, hoch über den Köpfen seiner Soldaten. Ich persönlich liebe Frankreich sehr, mein Herr. Deshalb wäre ich untröstlich, wenn wir es verlieren. Diese beiden hellen Noten, dieses freudige und nutzlose Lied einer kleinen Lerche, die unbeweglich in der Sonne steht, während man vergeblich in die Luft schießt, das ist Frankreich. Oder wenigstens das Beste, was es besitzt. Denn auch Frankreich hat sein gerüttet Maß von Dummköpfen, engsternigen und erbärmlichen Schuften. Aber von Zeit zu Zeit erhebt sich eine kleine Lerche in den Himmel, die das vergessen lässt. Ich liebe Frankreich sehr. Und trotzdem schießt ihr auf sie. Der Mensch besteht aus Widersprüchen, Herr Bischof. Wie oft tötet man, was man liebt? Aber weiter. Die kleine Lerche ist gefangen. Sie ist zugeschnappt, die Falle von Compiègne. Die glanzvolle Seite der Geschichtsbücher ist ausgespielt. Ohne einen Blick lassen Charles und sein Hof das kleine Maskottchen fallen, das ihnen anscheinend kein Glück mehr bringt. Man kehrt zur guten alten Politik zurück. Führt sie uns her, damit ein Ende gemacht wird. Dein König gibt dich auf, Jeanne. Warum willst du ihn um jeden Preis noch verteidigen? Man hat dir gestern seinen Brief vorgelesen, in dem er sich öffentlich von dir lossagt. Er ist mein König. Jeanne, hör mir gut zu und versuche mich zu begreifen. Dieser Prozess geht nicht um politische Dinge. Augenblicklich versuchen wir nur mit allen unseren Kräften und mit unserem ganzen Glauben, ein verirrtes Schaf wieder in den mütterlichen Schoß der Heiligen Kirche zurückzuführen. Geht hart mit mir zu Gericht, das ist euer Recht. Mein Recht ist es, weiterhin zu glauben und Nein zu sagen. Verschanze dich nicht hinter deinem Hochmut, Jeanne. Du weißt, dass wir als Menschen und als Priester keine Ursache haben, an deine göttliche Sendung zu glauben. Nur du allein musst daran glauben, von irgendeinem bösen Dämon getrieben, der dich vernichten will. Und alle anderen, die dich für ihre Zwecke ausnützen, die glaubten nur insofern, als es ihnen vorteilhaft erschien. Und die Klügeren von Ihnen, Ihre Haltung nach deiner Gefangennahme und Ihre formelle Missbilligung beweisen es, die hatten noch nie daran geglaubt. Niemand glaubt mehr an dich, Jeanne. Nur noch das kleine Volk, das alles glaubt. Du stehst ganz allein. Und denke nicht, deine Hartnäckigkeit, mit der du uns widerstehst, und deine Charakterstärke seien Beweise göttlichen Beistandes. Auch der Teufel ist ausdauernd und intelligent. Vor seiner Auflehnung war er einer der klügsten Engel. Ich bin nicht klug, Herr. Ich bin nur ein armes Bauernmädchen, wie alle anderen. Aber wenn etwas schwarz ist, kann ich doch nicht sagen, es sei weiß. Dein Geheimnis hat Namen und Formeln, die wir wissen wollen. Was hast du deinem Prinzen in Chinon gegeben, dass er plötzlich Mut fasste? Hat es einen hebräischen Namen? Der Teufel spricht alle Sprachen, aber er hat eine Vorliebe für Hebräisch. Nein, Herr, es hat einen französischen Namen und ihr habt ihn eben ausgesprochen. Ich machte ihm Mut, sonst nichts. Und Gott? Oder eben die Macht, die du für Gott hältst, hatte dabei in keiner Weise die Hand im Spiel? Ich glaube, Gott hat überall und immer die Hand im Spiel, Herr Bischof. Wenn ein Mädchen drei vernünftige Worte sagt und alles ihm zuhört, dann ist Gott bei ihr. Aber Gott ist haushälterisch. Wenn für zwei Pfennige gesunder Verstand bereits genügen, wird er sich die Ausgabe für ein großes Wunder sparen. Die wahren Wunder, über die Gott im Himmel vor Freude lacht, das sind jene Wunder, die der Mensch allein vollbringt, mit dem Mut und dem Verstand, die der Schöpfer ihm geschenkt hat. Begreifst du die Schwere deiner Worte, Jeanne? Du sagst uns da in aller Ruhe, das wahre Wunder Gottes sei allein der Mensch, sonst nichts. Der Mensch, der nichts als Sünde, Irrtum, Ohnmacht ist. Ja, aber auch Kraft, Klugheit und Mut in jenen Augenblicken, wo er am tiefsten gesunken ist. Jeanne, ich habe dich die ganze Zeit reden lassen und kaum Fragen an dich gestellt. Ich wollte dich kommen lassen. Lange hat es gedauert. Der Ankläger sah überall den Teufel. Der Bischof entdeckte in allem den Hochmut eines kleinen Mädchens, das der Erfolg verblendet hat. Ich aber wartete, bis hinter deinem ruhigen Trotz und deiner frechen Stirn etwas anderes hervorkommt. Und jetzt endlich ist es da. Ich vertrete hier die Heilige Inquisition. Ich bin ihr Generalvikar für Frankreich. Der Bischof sagte dir vorhin in sehr freundschaftlichen Worten, dass er sich als Mensch der englischen Sache verbunden fühle, die er als gerechte Lösung betrachte. Diese rein menschlichen Gefühle jedoch vereinigen sich mit seinen Gefühlen als Priester und Bischof, dem die Verteidigung unserer heiligen Kirche obliegt. Ich aber komme aus dem tiefsten Spanien. Man hat mich zum ersten Mal hierher geschickt. Ich weiß gleich wenig von der englischen wie von der französischen Partei. Die heilige Inquisition verteidigt höhere und geheimere Dinge als das zeitliche Wohl der Kirche. Sie kämpft im Unsichtbaren gegen einen Feind, den sie allein entdecken kann, dessen Gefährlichkeit nur sie allein ermisst. Einmal zieht sie gegen einen Kaiser ins Feld, dann wieder entfaltet sie die gleiche Macht, die gleiche Wachsamkeit und Härte gegen einen Hirten in einem Bergnest oder gegen ein Mädchen. Die weltlichen Fürsten lachen über solchen Aufwand, wo ihnen ein Stück Strick und die Unterschrift eines Todesurteils genügen. Die Inquisition lässt sie ruhig lachen. Sie verkennt und unterschätzt ihren Feind nicht, wo immer er steht. Und ihr Feind ist nicht der Teufel, der gehörnte boxfüßige Teufel wie unartige Kinder, wie ihn der Herr Ankläger überall sieht. Ihr Feind, ihr einziger Feind. Du hast das Visier fallen lassen, als du seinen Namen nanntest, Jeanne. Ihr einziger Feind ist der Mensch. Jeanne, antworte. Ich führe jetzt das Verhör. Du bist Christin? Ja, Herr. Du wurdest getauft und verbrachtest deine Kindheit im Schatten der Kirche, die neben eurem Hause stand. Das Läuten der Glocken regelte deine Gebete und deine Arbeit. Die Erkundigungen, die wir in deinem Dorf einholten, berichten alle das Gleiche. Du warst ein sehr frommes, aber lebhaftes und lustiges Kind. Manchmal, wenn die anderen herumtollten und spielten, gingst du heimlich in die Kirche. Dort bliebst du lange ganz allein. Und ohne zu beten schautest du auf das große, bunte Kirchenfenster. Ja, Herr, dort fühlte ich mich gut. Du hattest eine Freundin, die du über alles liebtest, ein kleines Mädchen namens Omet? Ja, Herr. Du musstest sie sehr lieben. Denn als du nach Vaucouleurs gingst, mit der Gewissheit, nie mehr wiederzukehren, da sagtest du allen anderen Gefährten, lebe wohl, nur ihr nicht? Ja, Ich hatte Angst, es könnte ihr sehr wehtun. Dieses Zartgefühl für die Kreatur hast du aber nicht nur auf deine Freunde beschränkt. Du pflegtest die armen Kinder und die Kranken. Und manchmal liefst du meilenweit zu einer alten, einsamen Frau, eine warme Suppe in ihre Hütte zu bringen. Später, als du zum ersten Mal an einem Gefecht teilgenommen hattest, fingst du inmitten der Verwundeten zu weinen an. Ich konnte nicht sehen, wie meine Kameraden verbluteten. Nicht nur deine Kameraden. Ein Rohling, der bei Orléans zwei Engländer gefangen hatte, streckte einen von ihnen nieder, weil er nicht schnell genug marschierte. Weinend sprangst du da vom Pferd, legtest seinen Kopf in deinen Schoß, sprachst ihm Trost zu und halfst ihm beim Sterben, indem du ihn dein Kind nanntest und ihm den Himmel versprachst. Das wisst ihr, Herr? Die heilige Inquisition weiß alles, Jeanne. Sie hatte das Gewicht deines menschlichen Mitgefühls sorgfältig abgewogen, bevor sie mich zu diesem Prozess sandte. Herr Inquisitor, ich bin glücklich, dass gerade ihr diese Einzelheiten erwähnt, die bis jetzt schweigend übergangen wurden. Ja, alles, was wir von Jeanne seit ihrer Kindheit wissen, zeugt von Demut, Opferbereitschaft und christlicher Nächstenliebe. Schweigt, Bruder Ladvenu! Ich sagte schon, jetzt führe ich das Verhör. Vergesst nicht, dass ich hier die heilige Inquisition vertrete, die allein imstande ist, zu unterscheiden zwischen der Barmherzigkeit als christlicher Tugend und dem schändlichen, widerlichen und berauschenden Gebräu menschlichen Mitgefühls. Oh, meine Herren, wie schnell seid ihr bereit, in Rührung zu verfallen? Wenn der Angeklagte ein kleines Mädchen ist, das euch mit großen, hellen Augen ansieht, ein gutes Herz hat und den Mund auf dem rechten Fleck, da seid ihr gerührt und verzeiht ihr alles. Ihr seid mir die rechten Verteidiger des Glaubens. Ich sehe, dass der heiligen Inquisition noch sehr viel Arbeit bleibt. Sie muss fällen. Fällen und niederschlagen ohne Mitleid, bis sich die Reihen lichten, damit der Wald gesund bleibt. Unserem Herrn gefällt diese Art von Liebe. Er sagte, lasset die Kinder zu mir kommen. Er legte die Hand auf die Schulter der Ehebrecherin und sagte, gehe hin in Frieden. Schweigt, Bruder Ladvenu, sage ich noch einmal, sonst müsste ich mich auch um euch kümmern. Ihr seid jung und voller Ideale, Bruder Ladvenu. Aber bildet euch nicht ein, Jugend und Ideale fänden Gnade vor den Verteidigern des Glaubens. Das sind kleine Krankheiten, von denen die wachsende Erfahrung euch heilen wird. Man hätte euer Alter in Betracht ziehen sollen und nicht euer Wissen, das gewiss sehr groß ist, ehe man euch in diesen Kreis zuließ. Die Erfahrung wird euch lehren, dass Jugend, Edelmut und menschliches Mitgefühl feindliche Namen sind. Jedenfalls wünsche ich euch diese Einsicht. Wer den Menschen liebt, liebt Gott nicht. Dennoch kam Gott als Mensch zu uns. Herr Bischof Cochon, ich verlange von euch als Vorsitzenden der Verhandlung, dass ihr für heute auf die Mitarbeit des jungen Herrn verzichtet. Nach dieser Sitzung sage ich euch, welche Schritte ich gegen ihn unternehmen will. Gegen ihn und gegen jeden anderen. Kein Kopf sitzt so hoch für uns, das wisst ihr. Ich würde gegen mich selber aussagen, wenn Gott mich irren ließe. Wovor er mich bewahren möge. Geht hinaus, Bruder Ladvenu. Herr Inquisitor, ich schulde euch Gehorsam, wie auch meinem Herrn Bischof. Ich gehe und schweige. Ich bitte nur unseren Herrn Jesus, dass er euch die Schwäche eures kleinen Feindes berücksichtigen lässt. Je kleiner und schwächer unser Feind ist, je rührender, reiner und unschuldiger, desto gefährlicher ist er. Als du zum ersten Mal deine Stimmen hörtest, Jeanne, warst du noch nicht ganz 15 Jahre alt. Anfänglich sagten sie dir nur, sei folgsam und gut und gehe oft zur Kirche. Ja, Herr. Bis dahin ist in deinem Fall nichts Ungewöhnliches. Der Bischof hat es dir gesagt. In unseren Archiven haben wir dicke Bände von Berichten unserer Pfarrer, die alle in ihrer Gemeinde ein Mädchen haben, das Stimmen hört. Das kümmert uns wenig. Bei dir aber ist es weitergegangen. Und eines Tages sagten dir deine Stimmen etwas anderes. Etwas Bestimmtes. Etwas sehr Ungewöhnliches für himmlische Stimmen. Dass ich Frankreich retten und die Engländer verjagen soll. Hast du in Domremy sehr unter dem Krieg gelitten? Nein. Bei uns wurde nichts zerstört und nichts verbrannt. Du warst also ein behütetes und glückliches Mädchen. Und das Unglück, das über Frankreich gekommen war, kanntest du nur aus den Geschichten, die man sich abends nach der Arbeit erzählt. Und dennoch fühltest du eines Tages, dass du fortgehen müsstest. Meine Stimmen sagten es mir. Eines Tages fühltest du, dass du gegen dieses Leid deine Mitmenschen in den Kampf ziehen müsstest. Und da wusstest du schon alles. Dein mühevoller und kurzer Feldzug, die Krönung deines Königs, das Gericht, das dich quälen wird, der hohe Scheiterhaufen, der auf dem Marktplatz auf dich wartet. Das alles wusstest du. Lüge nicht, John. Du wusstest es. Meine Stimmen sagten, dass man mich gefangen nehmen wird. Doch dass ich danach befreit werde. Befreit? Das ist auch so ein Lieblingsausdruck aller himmlischen Stimmen. Aber du ahnst doch nicht, weil dass dieses befreit noch etwas anderes bedeuten könnte. Etwas sehr Unbestimmtes und Ätherisches. Der Tod befreit. Und trotzdem zogst du aus. Trotz deiner Eltern und aller anderen Hindernisse. Ja, Herr, ich musste. Und hätte ich 100 Väter und Mütter gehabt, ich wäre dennoch gegangen. Um zu töten, Jeanne! Befahl dir Gott auch das Töten! Du hast den Krieg geliebt, Jeanne. Ja. Das ist wohl eine der Sünden, die Gott mir verzeihen möge. Ich weinte abends auf dem Schlachtfeld, als ich sehen musste, dass das fröhliche Fest am Morgen so viele arme Tote gekostet hatte. Und am nächsten Morgen? Da fingst du wieder an! Gott wollte es, solange noch ein Engländer in Frankreich ist. Könnt ihr das nicht einsehen? Zuerst musste eben die grobe Arbeit getan werden. Ihr seid zu gescheit und müsst zu viel denken. Ihr könnt die einfachen Dinge nicht mehr begreifen. Aber der dümmste meiner Soldaten, der verstand es. Mein Lair, mein Xandrei. Oh, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Ihr werdet sehen, sie kommen alle beide mit ein paar hundert tapferen Soldaten und befreien mich. Sie waren schon da, Jeanne. Sie kamen bis vor die Tore und spähten, wie viele Engländer in der Stadt sind. Dann zogen sie wieder ab. Sie kommen nie wieder, Jeanne. Das ist nicht wahr. Habe ich dich jemals angelogen, Jeanne? Es ist wahr. Schwöre ab, Jeanne. Du kämpfst nur noch für die, die dich verraten haben. Kehre in den Schoß der heiligen Kirche zurück. Wirf dich in den Staub, dann reicht sie dir die Hand und richtet dich auf. Denn im Grunde deines Herzens bist du ihr stets eine treue Tochter geblieben. Ja, ich bin eine Tochter der heiligen Kirche. Vertraue deiner Mutter, Jeanne. Und ohne Vorbehalt. Sie wird die Schwere deines Irrtums gerecht abwägen und dich von der Angst befreien, dass du sie selbst ermessen musst. Dann brauchst du nichts mehr zu denken. Du nimmst deine Strafe auf dich, sei sie leicht oder schwer, und gehst hin in Frieden. Denn vor allem Frieden wirst du bitter nötig haben. In allen Glaubenssachen unterwerfe ich mich der Kirche. Doch von meinen Handlungen und Taten werde ich mich niemals lossagen. Seht ihr den Menschen, wie er frech sein Haupt erhebt? Begreift ihr jetzt, über wen ihr zu Gericht sitzt? Seht ihn euch an, wie er vor uns steht, gefesselt, wehrlos, von allen verlassen und gar nicht mehr so sicher, nicht wahr, Jeanne, ob die längst verstummten Stimmen tatsächlich zu ihm gesprochen haben. Bricht er jedoch zusammen und fleht Gott an, er möge ihn wieder zu sich nehmen. Betet er wenigstens, dass die Stimmen noch einmal zu ihm kommen und ihm den rechten Weg weisen mögen. Nein! Unter der Folter, unter Demütigungen, unter Schlägen, in diesem tierischen Elend, auf dem feuchten Stroh seiner Zelle, hebt er trotzig den Blick zu jenem unbesiegten Bild seines eigenen Ichs. Denn das ist sein alleiniger und wahrer Gott. Nur das fürchte ich. Und er sagt, wiederhole es, Jeanne, du stirbst vor Sehnsucht, es zu sagen. Doch von meinen Handlungen und Taten werde ich mich niemals lossagen. Doch von meinen Handlungen und Taten werde ich mich niemals lossagen. Vernehmt ihr den jahrtausendalten Hochmut der Legende? Was schrie er, der Mann am Felsen, den Blick in seinen leeren, heidnischen Himmel erhoben, während die Vögel seine Leber zerhackten? Die gleichen Worte wie Jeanne. Die Worte, die sie alle schrien auf den Scheiterhaufen durch Schafotten, in den Folterkammern und verließen, jedes Mal, wenn wir eines Menschen ihrer Sorte herrhaft werden konnten. Und mit der gleichen Stirn schreien sie diese Worte in den kommenden Jahrhunderten. Denn die Jagd auf den Menschen geht niemals zu Ende. Selbst wenn wir eines Tages noch so mächtig werden, so grausam und schlau unsere Polizei auch sein mag, immer gibt es irgendwo einen Menschen, auf den Jagd gemacht werden muss. Greift man ihn endlich und tötet ihn, dann verhöhnt auch er diese große Idee am Gipfel ihrer Macht, weil er einfach Nein sagt und nicht einmal die Augen senkt. Diese unverschämte Rasse. Müsst ihr sie da noch lange verhören? Sie noch lange fragen, warum sie sich aus ihrem Gefängnisturm stürzt, um zu fliehen oder um sich zu töten gegen die Gebote Gottes? Warum verließ sie Vater und Mutter? Warum zog sie diese Männerkleider an, die sie nicht mehr ablegen will gegen die Gebote der Kirche? Immer wird sie euch die gleiche Antwort geben. Was ich getan habe, habe ich getan. Das ist meine Sache. Niemand kann es ungeschehen machen und ich bekenne mich dazu. Ihr könnt mich töten, ihr könnt mich unter der Folter irgendetwas schreien lassen, aber mich dazu bringen, dass ich ja sage, das könnt ihr nie. Wir müssen lernen, meine Herren, so oder so. Mag es der Welt noch so teuer kommen, wie wir den Menschen dazu bringen, ja zu sagen, solange es einen einzigen Menschen gibt, dessen Stolz noch nicht gebrochen ist, solange schwebt die Idee in Gefahr. Deshalb fordere ich für Jeanne die Exkommunizierung, die Ausstoßung aus der Kirche und ihre Auslieferung an die Strafen der irdischen Gerechtigkeit, deren Spruch sich mit Tod und Verstümmelung ihrer Glieder begnügen möge. Es wird ein kümmerlicher Sieg gegen dich sein, Jeanne. Aber jedenfalls wirst du schweigen. Und bis jetzt haben wir noch nichts Besseres gefunden. Der Herr Inquisitor hat als erster deine Exkommunizierung und deinen Tod gefordert, Jeanne. Ich fürchte, dass in Kürze der Herr Ankläger das Gleiche verlangen wird. Jeder von uns wird sagen, was er denkt. Und ich muss dann entscheiden. Der mütterlichen Kirche liegt das verirrte Schaf aus ihrer Herde mehr am Herzen als die anderen. Vergiss es nicht. Bevor sie also ihr verfaultes Glied abstößt, wird sie dich noch ein letztes Mal beschwören. Hier steht der Henker von Rouen. Du wirst ihm gehören, wenn du uns nicht deine Seele zur Rettung anvertraust. Ist dein Holzstoß fertig, Meister? Fertig, Herr. Höher als die gewöhnlichen Scheiterhaufen. Es war so befohlen worden, damit man das Mädchen von überall gut sieht. Für sie hat es den Nachteil, dass ich ihr nicht helfen kann, weil sie zu hoch droben ist. Was verstehst du unter helfen? Ein kleiner Handgriff, Herr, den wir immer machen, wenn nichts Besonderes befohlen wird. Ich warte, bis die ersten Flammen höher werden, dann steige ich im Rauch von hinten hinauf, als hätte ich was an den Reisigbündeln zu richten und erwürge sie. Dann wird nur noch die Leiche geröstet. Das ist weniger schmerzhaft. Aber so wie man das diesmal angeordnet hat, ist es zu hoch. Da komme ich nicht hinauf. Da wird es natürlich länger dauern. Hast du gehört, Jeanne? Ja. Ich halte dir zum letzten Mal die Hand hin. Die helfende Hand deiner Mutter, die dich wieder zu sich holen und retten will. Aber du hast nicht mehr viel Zeit. Hörst du dieses dumpfe Murmeln? Es ist die Menge, die seit dem frühen Morgengrauen auf dich wartet. Sie sind zeitig gekommen, weil jeder einen guten Platz haben will. Sie verzehren jetzt ihre mitgebrachten Vorräte, schimpfen ihre Kinder, machen ihre Witze und fragen die Soldaten, ob es bald angeht. Sie sind nicht böse. Es sind dieselben Leute, die dich umjubelt hätten bei deinem Einzug, wenn du Rouen erobert hättest. Und da alles anders gekommen ist, so möchten sie dich jetzt eben brennen sehen. Ihnen, denen nie etwas geschieht, ersetzt der Triumph oder der Tod der Großen das Schauspiel im Theater. Du musst ihnen verzeihen, Jeanne. Sie zahlen ihr ganzes Leben lang teuer genug dafür, dass sie das Volk sind. Da muss man ihnen solche kleinen Unterhaltungen schon gönnen. Ich verzeihe ihnen. Und auch euch. Diese Anmaßung! Diese abscheuliche Anmaßung! Der Herr Bischof spricht wie ein Vater zu dir, um deine elende, verlorene Seele zu retten? Und hast du die Stirn, ihm zu sagen, dass du ihm verzeihst? Der Herr Bischof spricht zwar sehr ruhig zu mir, aber ich weiß nicht, ob er mich damit retten oder besiegen will. Und da er mich trotzdem verbrennen lassen muss, so verzeihe ich ihm. Jeanne, versuche doch zu begreifen, dass dein Widerstand völlig sinnlos ist. Du bist kein Heidenkind. Der Gott, auf den du dich berufst, ist auch der unsere. Warum tust du nicht, was Gott befohlen hat? Warum willst du deine Verfehlungen nicht der Kirche bekennen, so wie du sie als Kind bekanntest? Zu Haus in deinem Dorf. Du hast doch deinen Glauben nicht geändert. Ich will mich der Kirche bekennen. Ich will die Heilige Kommunion, doch man verweigert sie mir. Du bekommst sie, sobald du gebeichtet und Buße getan hast. Aber du musst Ja dazu sagen. Du bist sehr mutig, das wissen wir. Aber dein Fleisch ist noch jung und zart. Hast du nicht Angst zu sterben? Ja, ich habe Angst. Doch was ändert das? Ich achte dich sehr, Jeanne, und weiß, dass deine Todesangst nicht genügt, um dich abschwören zu lassen. Warum quält er mich so sanft, mein Herr? Mir wäre lieber, ihr würdet mich schlagen. Ich bin ein alter Mann, Jeanne, und erwarte nicht mehr viel von dieser Welt. Ich habe in meinem Leben sehr oft getötet, wie jeder hier, um die heilige Kirche zu verteidigen. Jetzt ist es genug. Ich bin müde. Und ich will kurz vor meinem Tod nicht noch ein kleines Mädchen getötet haben. Hilf auch du mir. Fragt. Ich werde sehen, ob ich euch antworten kann. Höre gut zu und erwäge jedes Wort. Anerkennst du in Demut die heilige apostolische Kirche, unseren heiligen Vater, den Papst und seine Bischöfe als die alleinigen Richter deiner Taten und Handlungen? Unterwirfst du dich ohne Vorbehalt ihrem Spruch und bittest du um Rückkehr in den Schoß der heiligen Kirche? Es genügt, wenn du mit Ja antwortest. Ja, aber... Ohne Aber, Jeanne. Unser Herr hat mehr als du gelitten. Für dich! In tiefster Demut und unter der Ungerechtigkeit seiner Passion. Schenke du ihm jetzt als Gegengabe für seinen göttlichen Leidensweg dein eigenes Leid. Du vergiltst ihm damit nur einen winzigen Teil der Schmerzen, die er für dich ertragen hat. Verzeiht mir, ich habe nicht bedacht, dass unser Herr es wollen könnte. Er musste viel mehr leiden als ich. Ich unterwerfe mich. Bittest du demütig und ohne Vorbehalt die heilige katholische Kirche, dass sie dich wieder in ihren Schoß aufnimmt, und willst du dich gehorsam ihrem Spruch fügen? Ich bitte demütig die heilige Kirche, dass sie mich wieder in ihren Schoß aufnimmt und will mich gehorsam ihrem Spruch fügen. Gut, Jeanne. Alles Übrige ist einfach. Gelobst du, dass du nie wieder zu den Waffen greifen wirst? Und wenn mein König mich noch braucht? Oh, wenn es nur meinetwegen ist, da kannst du sofort Ja sagen. Ich brauche dich nicht mehr. Dann, ja. Gelobst du, dass du nie wieder gegen alle Gesetze des Anstandes und der christlichen Bescheidenheit diese schamlosen Männerkleider anlegen wirst? Sperrt mich in ein Kirchengefängnis und ich lege sie ab. Warum willst du sie nicht in deinem jetzigen Gefängnis ablegen, wenn du im Prinzip dazu bereit bist? Doch bin ich nicht allein. Und? Zwei englische Soldaten halten Tag und Nacht in meiner Zelle Wache. Mit diesen Kleidern kann ich mich besser wehren. Und musst du dich oft wehren, seit Beginn des Prozesses? Seit ich gefangen bin, fast jede Nacht. Sobald ihr mich abends zurückschickt, geht es wieder los. Ich habe mich daran gewöhnt, kaum noch zu schlafen. Deshalb gebe ich euch am nächsten Tag hier manchmal ein paar verworrene Antworten. Aber so eine Nacht dauert lang und sie sind stark und schlau. Und wenn ich da noch einen Rock habe... Warum rufst du denn nicht den Offizier, damit er dich beschützt? Sie sagen, man würde sie hängen, wenn ich rufe. Schändlich! Einfach schändlich! Wenn sowas in der französischen Armee vorkommt, mag es hingehen. Aber in der englischen Armee? Nein! Ich werde sofort nach dem Rechten sehen. Dann lege ich die Männerkleider ab. Gut. Danke, Jeanne, dass du mir geholfen hast. Ich habe schon gefürchtet, dass ich dich nicht mehr retten könne. Wir verlesen jetzt den Schriftsatz, mit dem du abschwörst. Er ist schon fertig, du musst nur noch unterschreiben. Ich kann nicht schreiben. Und dann machst du ein Kreuz. Herr Inquisitor, ihr gestattet, dass ich den Bruder Ladvenu hereinrufe, er soll die Urkunde verlesen. Außerdem müssen wir zur Verkündung unseres Spruches vollzählig sein. Jetzt, da Jeanne zu uns zurückkehrt. Jetzt müsst ihr doch zufrieden sein. Der Mensch hat Ja gesagt. Ich warte auf das Ende. Holt den Bruder Ladvenu herein. Der Herr Bischof hat die Verhandlung mit einer Nachsicht geführt, die mir unbegreiflich ist. O Herr, ihr habt in letzter Minute gestattet, dass der Mensch in diesem Mädchen sich demütigt und unterwirft. Ihr habt gestattet, dass er ja sagt. Doch warum habt ihr zu gleicher Zeit im Herzen des alten Mannes, der sie zu richten hatte, jenes perfide Mitgefühl erstehen lassen? Wollt ihr denn niemals zugeben, Herr, dass diese Welt von den letzten Spuren jeder Menschlichkeit gereinigt werde, auf dass wir sie in Frieden eurer zeitlosen Herrlichkeit weihen können? Ich bin gerufen worden, Herr Bischof. Bruder Latvenu, Jeanne ist gerettet. Sie kehrt in den Schoß unserer heiligen Kirche zurück. Lest ihr den Wortlaut ihres Widerrufes vor, sie wird ihn unterschreiben. Danke, Jeanne. Ich habe die ganze Zeit für dich gebetet. Ich, Jeanne, allgemein die Jungfrau genannt, bekenne mich schuldig, durch Hochmut, Starrsinn und Bosheit gesündigt zu haben, indem ich behauptete, durch die himmlischen Engel und Heiligen Offenbarungen unseres Herrn und Gottes empfangen zu haben. Ich bekenne mich schuldig der Lästerung durch das Tragen eines anstößigen Gewandes entgegen allem Anstand meines Geschlechtes und entgegen den Geboten unserer heiligen Kirche. Weiterhin bekenne ich mich schuldig, durch böse Taten und Handlungen Menschen verleitet und angestiftet zu haben, sich gegenseitig zu töten. Ich entsage diesen meinen Sünden und verdamme sie. Ich schwöre beim heiligen Evangelium, in Zukunft niemals mehr dieses Heretikergewand zu tragen und niemals mehr eine Waffe zu führen. Ich erkläre hiermit, dass ich mich in aller Demut der heiligen apostolischen Kirche, dem heiligen Vater zu Rom und seinen Bischöfen in ihrer gerechten Beurteilung dieser meiner Sünden und Verirrungen unterwerfe. Ich bitte die heilige Kirche, mich wieder in ihren Schoß aufzunehmen und erkläre mich bereit, jeden nach ihrem Gutdünken erlassenen Urteilsspruch auf mich zu nehmen. Dies alles bestätige und gelobe ich durch meine Unterschrift dieser Urkunde, deren Inhalt mir vorgelesen wurde. Soll ich ein Kreis oder ein Kreuz machen? Ich kann meinen Namen nicht schreiben. Ich führe dir die Hand. So, Jeanne. Die mütterliche Kirche ist glücklich, dass die verlorene Tochter wieder heimgekehrt ist. Deine Seele ist gerettet. Und dein Leib wird nicht mehr dem Henker ausgeliefert. Unser Spruch ist gnädig und maßvoll. Wir verurteilen dich nur, den Rest deines Lebens zur Buße deiner Verirrungen im Gefängnis zu verbringen, damit du beim Brote des Schmerzes und beim Wasser der Tränen durch stille Betrachtung bereuen kannst. Wir erklären dir, dass durch diese auferlegte Buße die Gefahr der Exkommunizierung von dir abgewendet ist. Gehe hin in Frieden. Führt sie zurück. Heiliger Michael, heilige Frau Katharina und Margareta, sprecht ihr gar nicht mehr mit mir? Warum habt ihr mich seit meiner Gefangenschaft allein gelassen? Immer wart ihr da, um mich zum Sieg zu führen. Aber ich brauche euch vor allem in der Not. Ich weiß, es war alles zu einfach, wenn mir Gott ständig die Hand führte. Denn wo wäre da ein Verdienst? So nahm er mich nur am Anfang bei der Hand, weil ich noch unerfahren war. Doch später dachte er, ich wäre jetzt groß genug. Ich bin auch gar nicht sehr groß, mein Gott. Und nach allem, was der Bischof gesagt hatte, kannte ich mich nicht mehr aus. Mit dem hässlichen Mönch war es leicht. Ich wollte ihm am liebsten schlechte Antworten geben, nur damit er sich recht ärgert und geifert. Aber der Bischof sprach so ruhig und gut. Und ein paar Mal schien es mir, er hätte eher recht als ich. Gewiss wolltest du das, mein Gott. Und du wolltest auch, dass ich eine grauenvolle Angst hatte, als dieser Mann sagte, dass er mich nicht einmal erwürgen könnte. Sicher willst du jetzt auch, dass ich am Leben bleibe? Es ist gut. Auch diese Frage werde ich allein beantworten müssen. Wer weiß? Vielleicht war ich wirklich nur stolz. Vielleicht habe ich tatsächlich alles nur erfunden. Es muss gewiss auch schön sein, ruhig und in Frieden zu leben, aller Pflichten ledig, bescheiden und von einem Tag zum anderen. Sie war wohl zu groß und schwer für mich. Die ganze Geschichte. Jeanne, meine Liebste, du ahnst gar nicht, wie wir uns über diesen Erfolg freuen. Meinen herzlichsten Glückwunsch, die Königin Charles und ich. Sterben wäre völlig sinnlos gewesen, liebe Jeanne. Und alles, was man im Leben tut, muss sinnvoll und wirksam sein. Man wird meine Haltung sehr unterschiedlich beurteilen, aber zumindest habe ich nie etwas getan, was am Ende nutzlos gewesen wäre, oder nicht, Agnes? Es wäre zu dumm gewesen. Ich habe eine Leidenschaft für politische Prozesse und Charles muss mir immer einen Platz besorgen. Ein Mensch, der seinen Kopf verteidigt. Das ist wahnsinnig aufregend. Aber diesmal war ich wirklich sehr unglücklich. Die ganze Zeit sagte ich mir, mein Gott, das ist ja zu dumm. Dieses arme kleine Häschen, das sich töten lässt für nichts und wieder nichts. Weißt du, Jeanne, das Leben kann so hübsch sein. Nicht wahr, Charles? Ja. Ja, als du meinetwegen dir alles verderben wolltest, Jeanne, da war ich wirklich sehr gerührt. Aber ich wusste ja nicht, wie ich dir zu verstehen geben sollte, dass du dich auf dem falschen Weg befindest. Ich hatte natürlich einige Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, die mir der alte Fuchs, der Erzbischof, empfohlen hatte. So zum Beispiel diesen Brief an meine Städte, in dem ich mich von dir lossagte. Vor allem aber mag ich nicht, dass man sich für mich opfert. Ich habe es nicht gern, dass man mich liebt. Sowas schafft nur Verpflichtungen. Verpflichtungen finde ich schauderhaft. Du magst also nicht, dass ich dich liebe? Doch, so wie du schon. Wir beide wissen ja, woran wir sind. Das eine fürs andere. Weißt du, Jeanne, dass ich hier noch ein ganzes Dutzend Hauben kaufen musste, seit ihr fort seid? Ach, meine Liebe, seit du gefangen bist, hat die Mode schon wieder einmal gewechselt. Diese hohen Ungetüme zu 12 Zoll, unter jeder Tür musste man in die Knie gehen. Ja. Das ist längst schon ausgestanden. Jetzt trägt man kleine, niedliche Kappen. Ganz entzückend, sage ich dir. Ich verstehe nur nicht, dass alle diese kleinen Kappen noch viel teurer sind als die großen Hauben. Du wirst nie etwas verstehen, Liebling. Kommt ihr, Liebste. Es ist so feucht hier. Auf Wiedersehen, Jeanne. Wir werden dir von Zeit zu Zeit einen Besuch abstatten. Auf Wiedersehen, Jeanne. Auf Wiedersehen. Charles. Nein, Noel. Und ich bin eigens gekommen, euch zu beglückwünschen. Er hat einen glücklichen Ausgang, dieser Prozess. Ich sagte es eben zu Cochon. Ich bin sehr erfreut, dass ihr dem Scheiterhaufen entwischt seid. Trotz eurer bescheidenen Herkunft habt ihr wirklich wie ein Mensch bester Klasse reagiert. Ein Gentleman ist zwar immer bereit zu sterben, für seine Ehre oder für seinen König, aber nur die kleinen Leute lassen sich unsinnig und für nichts abschlachten. Außerdem fand ich es höchst amüsant, wie ihr diesem Inquisitor im letzten Augenblick eine Trumpfkarte abgeluchst habt. Eine makabre Figur. Nichts hasse ich mehr auf dieser Welt als diese Intellektuellen, diese Leute ohne Fleisch und Blut. Schauderhafte Kerle. Seid ihr wirklich noch Jungfrau? Ja. Ja, natürlich, ich hätte es mir denken können. Jungfrau sein ist ein begnadeter und wunderbarer Zustand. Wir Männer lieben das. Doch leider... Sobald wir einer begegnen, wollen wir sie eiligst in eine Frau verwandeln. Und dann sind wir enttäuscht, wenn das Wunder je zu Ende ist. Tja, mir war an diesem kleinen Höflichkeitsbesuch sehr gelegen, so wie man sich nach einem Match die Hände schüttelt. Ich hoffe, ich habe euch nicht belästigt. Betragen sich meine Leute jetzt anständig? Ja. Wir können zwar keine Gentleman-Armee aufstellen, aber wir müssen das Beste versuchen. Madame. Mein Herr! Ja? Es wäre besser gewesen, wenn man mich verbrannt hätte, nicht wahr? Ich sagte euch doch, dass der Regierung seiner Majestät mit dem Widerruf genauso gedient war. Nein, nein, ich meine für mich. Ich sagte euch doch, sinnlose Qualen sind etwas sehr Unschönes. Es wäre ein wenig gemein, ein wenig proletarisch und ein wenig dumm gewesen. Aber ich komme doch aus dem gemeinen Volk. Ich bin dumm. Mein Leben ist anders als das eure, mein Herr. Was bleibt mir denn, wenn ich nicht mehr Jeanne bin? Gewiss wird euer Leben nicht sehr fröhlich sein, zumindest in den ersten Monaten. Aber wisst ihr, Alle Dinge renken sich ein, ganz allmählich. Und mit der Zeit... Ich will nicht, dass die Dinge sich einrenken. Ich will nicht warten, bis es allmählich an der Zeit ist. Warum nicht? Einmal muss ein Ende gemacht werden und dann doch möglichst ein glückliches. Vielleicht werdet ihr später heiraten. Aber ich will kein Ende machen. In jedem Falle nicht ein solches. Kein glückliches Ende, das nie zu Ende geht. Heiliger Michael, heilige Margarete und heilige Katharina. Wenn er jetzt auch schweigt, ich lebe erst seit jenem Tag, da ihr zu mir gesprochen habt. Ich lebe, seit ich tat, was ihr befohlen hattet, aufs Pferd zu steigen und das Schwert zu nehmen. Das ist Jeanne und nur das. Aber nicht die andere, die sich mit ihrem Leben abfindet. Och, wie dumm, wie dumm, wie dumm, wie dumm war ich. Du schwiegst, mein Gott, während diese Priester sprachen und mit gelehrten Worten alles zerredeten. Doch wenn du schweigst, ist dein Vertrauen in mich am stärksten. Das hat mir der heilige Michael gesagt. Dann muss ich alles allein auf mich nehmen und ertragen. Ich nehme es auf mich, Gott, und gebe dir deine Jeanne zurück, so wie sie immer bleiben wird. Ruf die Soldaten, Morwick! Ruf die Soldaten! Schnell! Ich verzichte auf meinen Widerruf! Ich verzichte auf die Frauenkleider! Ihr könnt damit meinen Scheiterhaufen anzünden! Ihr sollt es haben, euer Fest! Soldaten! Hey! Soldaten! Bringt mir meine Männerkleider! Und dann ruft den Pfarrer! Gebt mir ein Kreuz! Kein Kreuz für eine Hexe! Ich flehe euch an! Gebt mir ein Kreuz! La Venue, drüben in der Pfarrkirche! Lauf! Das ist unzulässig, Bischof Cochon! Protestiert ihr denn nicht, Herr Inquisitor? Mit oder ohne Kreuz, wenn sie nur bald still ist! Schaut doch hinauf auf den Holzstoß, wie der Mensch uns verhöhnt! Werden wir denn niemals über ihn triumphieren? Ein Kreuz! Tja, nimm, Mädchen! Ich hab's doch nur aus zwei Holzstücken zusammengebunden. Sie hat ein Recht auf ihr Kreuz wie jede andere. Sie ist eine Heretikerin. Das verbiete ich dir. Halt doch du das Maul. Vorwärts, Henker, zünde das Feuer an, schnell. Damit sie der Rauch verbirgt und niemand mehr sie sieht. Es muss schnell gehen. In 5 Minuten wird jeder auf ihrer Seite stehen. Hier bringe ich das Kreuz. Kein Kreuz, Bruder Latvenu. Lasst ihn. Ich befehle es euch. Das melde ich nach Rom. Von mir aus meldet es dem Teufel. Jetzt befehle ich hier. Macht schnell, beeilt euch. Es muss schnell gehen. Mut, Jan. Wir alle beten für dich. Danke, mein kleiner Bruder. Aber geh hinunter, sonst wirst auch du verbrannt. Henker, sind wir endlich soweit? Ja, Herr, es brennt. In 2 Minuten sind die Flammen bei ihr. Ja, endlich. Gott verzeih ihm. Auf die Knie. Auf die Knie, ankläger Mensch. Blickt sie mutig geradeaus, Bruder Latvenu? Ja, Herr. Ohne zu wanken? Ja, Herr. Sie hat fast ein Lächeln um die Lippen, nicht wahr? Ja, Herr. Ich werde ihn niemals besiegen. Nein, Herr. Oh, Rouen. Oh, Rouen. Wirst du wirklich meine Todesstadt? Oh, Jesus. Arme kleine Jeanne. Es ist zu dumm. Meint ihr, sie leidet schon? Das ist ein böser Augenblick, der überstanden werden muss. Haltet ein! Haltet ein! Er schickt ihn doch weg! Haltet ein! Gott sei Dank. Da komme ich gerade noch zurecht. So können wir doch nicht alles zu Ende gehen lassen, Herr Bischof. Man hat ja die Krönung nicht gespielt. Das ist ungerecht. Jeanne hat das Recht, dass sie die Krönung spielt. Auch die steht in ihrer Geschichte. Richtig. Wir begehen ein Unrecht. Los, Henker! Reiße den Holzstoß ein. Sofort, Herr. Löst Jeanne die Fesseln. Sofort, Herr. Bringt ihr das Schwert und die Standarte. Dieser Mann hat Recht. Das wahre Ende der Geschichte unserer Jeanne. Das wahre Ende, das jedoch nie zu Ende geht. Das einzig gültige Ende, wie man es in den Bilderbüchern malen und immer noch erzählen wird, wenn man längst unsere Namen vergessen hat, das ist nicht das kleine, gequälte Mädchen zu Rouen. Das ist die Lerche hoch im Himmel. Das ist Jeanne zu Reims in ihrem Glanz und Ruhm. Das wahre Ende der Geschichte Jeannes ist fröhlich. Jeanne d'Arc. Das ist eine Geschichte, die ein gutes Ende hat. Sie hörten Jeanne oder Die Lerche von Jean Anouilh aus dem Französischen von Franz Geiger. Es sprachen Jeanne Elisabeth Opitz, Cochon Werner Hinz, der Inquisitor.